Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch willkommen zu Teil 2 unseres groß angelegten, groß umspannenden, umfangreichen Mega Drive Podcasts. In Teil 1 vor 2 Wochen haben ich, Wolf und Etienne uns hingesetzt und mal die Erinnerungen und Gedanken über eine unserer Lieblingskonsolen Revue passieren lassen, haben uns ausführlich über die Hardware unterhalten und die eher actionreiche Seite der Spielebibliothek, also richtig knallharte Actiontitel von Shootern, Run-and-Gun-Spielen, 2D-Ballerspielen, Vertikal-Horizontal-Shootern, Beat'em-Ups und so weiter, haben uns sehr ausführlich unterhalten, aber da ist natürlich bei der Spielebibliothek lange noch nicht Schluss und deshalb geht es jetzt weiter mit dem Rest, mit dem Rest der interessanten Spiele, die auf dem Mega Drive rausgekommen sind, von Jump'n'Runs über Strategiespiele bis Rollenspiele und so weiter. Ja, ohne weitere Rumschweife folgt jetzt Teil 2 des Mega Drive Podcast. Viel Spaß! Hoi. Yeah. Hoi. Yeah. Hoi. Yeah. Hoi. Okay. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Lass uns mal von den Beat'em'ups zu einem weiteren großen Genre hingehen, was dort eigentlich vom Super Nintendo viel dominiert wurde, aber zum Glück dann von Sega ja gut aufgefangen wurde später, den Jump'n'Runs. Ja. Da muss man natürlich sagen, Super Nintendo und Mega Drive sind mit unterschiedlicher Qualität, sagen wir mal, ein Genre gestartet. Super Nintendo, ja, hast du ja vorhin schon angemerkt, da war das erste Spiel Super Mario World. Eins der besten Jump'n'Runs, die hier rausgekommen sind. Muss man mal so sagen. Muss man so sagen, also muss man neidlos zugeben, egal was es ist. Und ja, das Mega Drive. Hammer. Mega Drive war natürlich ein bisschen früher dran, hatte ja einen anderen ehemaligen Videospielheld dazu erkoren. Das wird unser richtiges erstes großes Jump'n'Run. Alex Kidd in the Enchanted Castle. Gott. Muss man sich mal klar machen. Muss man sich mal klar machen. Wir wollen darüber auch nicht allzu viele Worte verlieren. Alex Kidd ist auf dem Mega Drive einfach gestorben. Leider. Muss man einfach sagen. Leider komplett. War auf dem Master System noch quasi der Versuch, ein Maskottchen auf die Beine zu stellen, das mit Mario mithalten kann. Hat auf dem Alex Kidd in Miracle World noch einigermaßen Potenzial versprüht und wurde dann quasi mit jedem weiteren Spiel immer schlechter und hat dann tatsächlich auch völlig zu Recht auf dem Mega Drive dann sein letztes Stelldich eingegeben. Ja, da macht Sega mittlerweile auch selber Witze drüber. Also Alex Kidd ist ja so ein kleiner Affenjunge irgendwie gewesen und hat Reiskuchen gegessen, also so komisch. Man konnte es nie wirklich definieren, was es ist. Ja, er sah eigentlich aus wie ein kleiner normaler Junge mit braunen Haaren, aber so ganz großen Segelohren. Ja. Also vom Design her war das schon es echt. Es war schon merklich und du hattest mit einer riesen Faust. Das war nicht cool. Ja, und Endgegner hast du eben nicht richtig bekämpft, sondern du hast Schere, Stein, Papier damit gespielt mit den Endgegnern, was auch ein ganz spezielles Konzept war. Auf dem Master-System hier und da noch erträglich. Also ich fand der vierte Teil dort, Alex Kidd in Shinobi World, war nochmal ziemlich gut gewesen. Die Shinobi-Parodie, ja. Habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. War eigentlich nochmal ganz gut, da dachte ich schon, ey, auf Mega Drive wird es vielleicht cool werden, aber es ist so ein 0815 hässliches Teil, was nicht wirklich richtig Spaß macht. Ist trotzdem auf jeder Mega Drive Collection mit drauf, weil Sega immer noch sehr stolz oder sowas darauf ist. Aber danach wurde mit Alex Kidd selber als Figur nicht viel gemacht. Der ist aufgetaucht nochmal als Charakter in den ganzen Kart und Tennis und sonst was Sega Spielen. Sega All-Star Racing. Sega All-Star Racing zum Beispiel aufgetaucht. Und das werden die wenigsten erkennen, die Sega-Parodie für den Dreamcast, die sie mal rausgebracht haben. Sega-Gaga hieß es. Sega-Gaga. Oder Sega-Gaga, kann man sozusagen nennen. Das ist ein ja. Japan-exklusives Rollenspiel für den Dreamcast, was quasi eine Parodie darauf ist, wie Sega funktioniert. Du bist dort ein junger Programmierer, das ist ein Rollenspiel, richtig, ne? Und du gehst dort zum Sega-Hauptquartier und musst Sega retten gegenüber den Anfeindungen von den rivalisierenden Companies. Und du musst da wie in einem Rollenspiel so durch Dungeons durchgehen und da sind so Programmierer, die du dann bekämpfst, indem du denen an den Kopf schreist, du wirst nie eine Freundin haben. und solche komischen Geschichten. Ein Spiel mit einem durchaus ernsten Hintergrund. Besitzt du dieses Spiel? Es besitze ich nicht, aber... Noch nicht. Ich werde das Päckchen schon unterwegs. Wir planen es ewig, dass wir mal was für die Sendung dann hier dementsprechend draus machen, aber wir müssen es auch erstmal durch dieses große Ding durchgehen. Dort ist Alex Kidd, sitzt, glaube ich, unten im Keller, ja, und lamentiert den ganzen Tag, dass er so der vergessene Held von damals ist und will immer Selbstmord begehen oder irgendwie sowas. Also, also eine gewisse Selbstironie. Ziemlich, also das ist schon ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Es geht dann gegen Ende hin musst du dann in so einem 2D-Shooter gegen alte Hardware kämpfen, wo ein Megadrive-Roboter, der dich anballert und ganz komische Sachen. Also ich verlinke mal ein Video darauf hin. Mach das mal, ja? Interessiert mich auch. Der Tod von Alex Kidd war allerdings relativ leicht zu verschmerzen, weil dann ja... Er war relativ leicht zu verschmerzen, dann auch ja die größte Sega-Serie, die immer noch vorherrscht. Dann begann eine neue Ära. Wir haben ein bisschen darüber gequatscht. Du hast eins der ersten Mega-Drive-Spiele, die du gesehen hast, Eddie. Sonic the Hedgehog. Ich glaube, das ist bei jedem hier dann so gewesen. Jeder, der es gesehen hat, egal wo es gewesen ist, erstmal die Augen ausgefallen. Codename Needlemaus. Codename Needlemaus hast du auch groß in deinem Bericht bestimmt. Genau, darüber. Kann man alles auch nochmal nachlesen in der kurzen Geschichte für Videospiele. Tatsächlich... Was mich immer fasziniert ist, das habe ich auch im Zuge der Recherche über diese Sache dann rausgefunden, was ich auch nicht wusste, ist, dass Sonic sollte vom Charakter her Bill Clinton nachempfunden sein, weil die Japaner total auf Bill Clinton abgefahren sind. Der hatte zu der Zeit halt amtierender Präsident war und die fanden halt, der war irgendwie frech, aber gleichzeitig auch der mächtigste Mann der Welt und irgendwie hat ihn diese Person Bill Clinton so imponiert, dass sie wollten, dass Sonic tatsächlich so ein bisschen in die Richtung von der Persönlichkeit geht. Ich habe das alles verlinkt, auch mit Quellen und allem. Ja, und das Geile ist, und die Schuhe, diese roten, waren eine Hommage an Michael Jackson wiederum. Ja, und sie hatten also aus verschiedenen popkulturellen Dingen haben sie sich quasi dann Sonic zusammengesponnen und ja. Ja, Sonic, also ich frage mich die ganze Zeit, wenn er nach Bill Clinton irgendwie modelliert ist, wer war dann Monica Lewinsky im Spiel? Amy. Es ist Amy? Ach ja, stimmt, die ist ja auch immer dann dir hinterhergelaufen. Und kriegt man auch Zigarren später im Spiel? Wahrscheinlich, also jetzt wird's aber albern. Jetzt, was denn? Das ist eine Zeitgeschichte. Aber Sonic ist sehr, sehr ein Produkt, dass du siehst, dass als Konterpunkt zu Mario aufgebaut wurde und schreit eigentlich heute noch sehr, sehr 90er-Design. Dieses typische, ey, das ist ein sprechendes Tier wieder. Er spricht eher weniger, aber so ein anthropomorphes Tier, was dann aber echt cool und edgy ist. Ich bin schnell, ne? Ich kann laufen. Er ist vor allem dieses vorgeschobene Paradoxon, was das ist, dass du ein Igel bist, ne? Eigentlich das langsamste Tier überhaupt, aber er ist der turboschnelle Igel mit seinen roten Michael Jackson Schuhen, der überall durchrast. Und vom Design her eigentlich schon sehr, sehr 90s, hat da aber echt gut gepasst, einfach nochmal den, ja, dass du dich cooler gefühlt hast, ein bisschen, wenn du Sonic gespielt hast, der einfach mit einem Affenzahn durch die Level gleitet, als wenn du mit dem kleinen, dicken Mario dann dort gezockt hast. Fun Fact übrigens, es gab eine Ausschreibung bei Sega intern, wo halt das neue Maskottchen gesucht wurde und jeder sollte halt Entwürfe einschicken und bla. Und viele Sachen, die da eingesandt wurden, sind dann an anderer Stelle wieder aufgetaucht. Zum Beispiel Rista, auch ein Jump'n'Run fürs Mega Drive, war ursprünglich eingereicht. Glaube ich auch ganz kurz auf der Mega Drive Collection. Rista ist auch auf der Mega Drive Collection. Wurde ursprünglich auch eingereicht als potenzielles Sonic-Maskottchen, aber wurde dann halt eben nicht genommen. War der Rista nicht, ich glaube, in der Urversion so eine Art Hase oder irgendwie so, wenn ich mich richtig erinnere? Genau, Hase. Irgendwie sowas, ja. Mittlerweile ist es im fertigen Spiel, also hätten wir später uns mal auch angesprochen, schmeißen wir kurz rein. Nach den Sonic-Spielen Rista, eines der letzten großen Mega Drive Jump'n'Runs, wo du mit einem Stern durch die Level gelaufen bist, der seine Arme ganz weit aus. Also ich fand es ziemlich cool damals. Ja, also groß würde ich jetzt relativieren. Das ist schon irgendwie... Ganz nett, ja. Ja, kam auch mehr unter ferner Liefen. Also haben sie nochmal probiert. Es war sehr spät, spät im Zeitraum. Aber ich fand, es hat eigentlich so aber alle guten Qualitäten gehabt. Aber zurück zu Sonic dann. Ja. Sonic, das war mal ein Beispiel dafür, dass Sega damals alles richtig gemacht hat mit dem ersten Sonic. Also das ganze Konzept, das war schon... durchaus clever überlegt. Also ich glaube, denen ist irgendwann klar geworden, dass sie Mario einfach nicht schlagen können. Zumindest noch nicht in diesem Moment. Da kam Mario World, Super Nintendo, fette Konkurrenz. Mario war ohnehin eine der größten, besten Serien. Mhm. Und ich glaube, denen ist das klar geworden, die können nicht in derselben Liga wie Mario spielen, was das Gameplay angeht. Und deswegen machen sie einfach was radikal anderes. Also ein Spiel, was einfach schnell ist, was bunt ist, dessen Charakter cool ist, in Anführungszeichen. So ein Igel mit den Turnschuhen. Also ich glaube, die haben da sehr bewusst versucht, einen völlig anderen Weg als Mario zu gehen. Und es ist ihnen auch extrem gut gelungen. Also wie du schon gesagt hast, Eddie, als man zum ersten Mal Sonic gesehen hat, mit welchem Affenzahn er durch die Levels geflitzt ist. Also durch die Loopings und nicht nur die Ringe. Aber es war ja nicht nur die Geschwindigkeit, sondern einfach... Das war geil. Das war unheimlich kreativ, weil man hat eigentlich... erwartet, es kommt sowas wie Mario. So viele, viele Spiele haben einfach Mario imitiert, mit Gegnern auf den Kopf hüpfen. Und so ein bisschen gemächlich. Genau, ja, und alles. Und bei Sonic war es aber so, zum Beispiel, als ich das erste Mal gesehen habe, wie er dann getroffen wurde und diese Ringe aus ihm rausgeflogen sind, das fand ich eine super geile Idee, einfach, dass du im Prinzip immer weiterleben kannst, sofern du einfach nur diese Ringe hast, ja. Mhm. Oder wenn man sich an die Unterwasserlevel in Sonic 1 erinnert, wo du dann in die Luftblasen rein... Das schlimmste Geräusch der Videospielgeschichte. Boah, dieser Counter, wenn du ertrunken bist. Alter, das hat man wirklich auch Albträume. Das war richtig schlimm. Ich krieg einen Schauer jetzt gerade, das ist echt schlimm. Und Sonic konnte Steine schieben und dann gab es diese Trampoline und die Loopings und man konnte ja in den, das war auch so geil, das muss man sich mal vorstellen, die haben dann fast schon eine Physik eingebaut. Du konntest in den Looping reinlaufen und wenn du an der richtigen Stelle runtergedrückt hast, ist Sonic zur Kugel geworden und hat dann richtig Speed aufgenommen. Mhm. Und das waren so kleine Sachen, die einfach wirklich richtig geil waren. Gut, es hat auch dann an vielen Sachen dann gefehlt. Das Game oder das Level-Design war ja dann nicht so gut wie von Mario und es gab vielleicht auch nicht so die Abwechslung, aber ja, wie der Wolf gerade gesagt hat, die sind in eine andere Richtung gegangen und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Also ja, absolut. Dadurch konnte Sonic als was Eigenes dastehen. Es hat einfach auf einem anderen Level funktioniert als Mario. Ich glaube, viele haben es eben dann nicht nur als das Äquivalent gesehen, sondern eben endlich mal. Also nicht, dass, nur weil ich Mega Drive habe, kann ich mir Mario nicht leisten, jetzt kann ich mir Sonic holen, sondern einfach, dass es auch so interessant wäre, dass man selbst, wenn man Mario gespielt hat, hätte man trotzdem Bock auf Sonic gehabt, weil es einfach so viel Neues mit auf den Tisch gebracht hat. Ne? Also auch, ich glaube, selbst der größte Sonic-Fan würde eben auch wirklich zugeben, dass verglichen mit den Mario-Sachen die Substanz da nicht ganz so richtig da ist bei den Sonic-Dingern. Mhm. Aber es hat eigentlich immer... Selbst, ja, grafisch war es eben geil, ne? Der Speed war eben was anderes. Es hatte ja auch, was viele heutzutage ein bisschen missverstehen, ist eben, dass Sonic 1 nicht nur aus Speed-Passagen besteht, sondern du hattest eben auch zwischendurch eben diese Breaks, wo du dann Klettersachen machen musstest, hochgehen musstest, als irgendwelche. Flipper-Level. Als der Flipper-Level in Sonic 2 danach. Das ist dann mit Sonic 2 und speziell 3 und Sonic und Knuckles nochmal explodiert, was Sonic dann machen kann, wo dann eben nochmal die Schippen draufgepackt wurden. Es sah besser aus, es gab mehr Abwechslung in den Leveln, da wurden viele coole Ideen verpackt, immer wieder der typische Mega Drive Einfallsreichtum wieder, wie ein Flipper-Level in Sonic 2 oder in Sonic 3 dann so, ja, Geschichten oder, mit den unterschiedlichen Wegen mit Knuckles. Oder die Korkenzieher-Spirale, das war ja, im zweiten Teil das erste Mal der Effekt. Oder denkt euch doch mal nur an die Bonus-Stages. Ja, auch wie sehr abgefahren gut. Sahen die denn aus, bitte? Also im ersten Teil waren es noch diese, ja, dieses sich um die eigene Achse drehende Labyrinth quasi, was total bunt war mit fliegenden psychedelischen Farben im Hintergrund. Das war völlig abgefahren. Im zweiten Teil war es dann einfach wirklich ein 3D-Racer, wenn du so willst. Ja. Und da sieht man einfach schon, dass Sega irgendwie, weiß ich nicht, ich denke immer, Sega und Nintendo wären als eine Firma perfekt gewesen, weil Sega war einfach immer kreativ, die hatten geile Ideen, aber ihnen hat irgendwie der Oberboss gefehlt, der aus einer guten Idee ein gutes Gesamtprodukt macht. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch Sega, wo die haben kreative Köpfe, aber den hat ein Projektmanager wie Miyamoto oder so gefehlt, der einfach sagt, das ist gut und ich mach daraus ein richtig geiles Spiel. ansonsten kann man denen eigentlich keinen Vorwurf machen. Und dieser falsche Weg, das ist ja teilweise echt Philosophie gewesen. Also wir wollen jetzt nicht über den Saturn reden, nur ganz kurz, aber da gab es ja auch die verschiedenen Entwicklerstudios, AM2 und AM3 und so. Und Sega wollte ja ganz bewusst, dass sie gegeneinander arbeiten. Also so eine Konkurrenzsituation schaffen, damit jeder das Beste abliefert. So, anstatt da irgendwie echt das Beste zu bündeln und alle kreativ an einem Projekt arbeiten zu lassen. Also das hat Sega irgendwie schon immer nicht hingekriegt, so das Beste aus den Leuten rauszuholen. Ich glaube, wir müssen da eh nochmal einen separaten Podcast machen darüber. Mit dem Titel, warum Sega dumm ist. Ja. Sega ist dumm deswegen. Ja, die haben leider echt viele Fehler gemacht. Aber Sonic, also mittlerweile ist ja Sonic auch, der Stern ist ja, der ist ja schon gesunken, leider. Aber damals war das echt der Shit. Das liegt einfach auch daran, dass es wirklich kein richtig gutes Sonic-Spiel mehr gab, meiner Meinung nach. Gut, es gab Sonic Adventure und das war schon nicht schlecht und so, aber trotzdem, letztendlich, heute denkt man immer noch an Super Mario World, man denkt immer noch an Super Mario 3, man denkt immer noch an Super Mario Galaxy, die hauen einfach mit ihrem Maskottchen einfach immer die Premium-Scheiße raus. Und Sonic haben sie einfach verheizt. Sie haben alles Mögliche mit Sonic rausgebracht, gut, das haben sie mit Mario auch gemacht, aber was gefehlt hat, zum Beispiel beim Saturn oder so, es gab gar kein Sonic-Spiel. Mhm. Das war ja auch eine der großen Probleme, was Sonic Extreme hätte werden sollen und so. Aber es gab einfach nicht das Sonic-Spiel, über das man noch sein Leben lang berichtet. Sonic 1 ist einfach noch nach wie vor meiner Meinung nach das Beste. Und danach haben sie es nicht mehr geschafft, Sonic weiterzuentwickeln, meiner Meinung nach. Es ist immer so reflektiv, hast du absolut recht, dass es einfach wenig Wumms immer gegeben hat, so, wo dann wirklich was neu, was anders, was besser gemacht wurde, verglichen mit den ersten Teilen, weil alle Sonics, die ja bis zu dem, sagen wir mal, Sprung in 3D gekommen sind, war eigentlich Evolution aufeinander. Es war ja einfach nur das alte Spiel genommen und nochmal ein bisschen was oben drauf geproppt. Aber und nochmal ein bisschen was, bei Sonic Adventure haben sie ja Super Mario 64 ein bisschen nachgemacht und von dort aus ging es ja auch weiter. Immer nie am Konzept groß was geändert. Ein bisschen was drauf geproppt und verschlimmbessert, dass du, ja, was weiß ich, so Shadow the Hedgehog mit Ballereinlagen und irgendwie sowas. Die ganzen Charaktere, die dicke Katze. Ja, man sagt ja nicht umsonst Sonic and his shitty friends. Ja, wirklich. Also ja, diese ganzen Fehlentscheidungen von Sega, die haben echt mit dem ersten und dem zweiten Sonic so ein starkes Maskottchen aufgebaut, was einfach alle cool fanden. Nicht besser als Mario, aber es war einfach cool. Und anstatt das wirklich zu pflegen und nur alle paar Jahre ein richtiges Top-Produkt rauszubringen, dachten sie auch, komm, wir melken die Cash-Cow, solange sie noch Milch gibt. Und feuern jetzt seit Jahren alle paar Monate irgendwie mal ein neues Sonic-Spiel raus und keinen interessiert es mehr so richtig. Ich werfe mal ein etwas Provokantes in die Runde. Dafür sind wir ja hier genau die Richtigen. Ganz genau. Ich behaupte ja, das beste Sega-Maskottchen ist nach wie vor fucking Wonder Boy. Das ist für mich sehr provokant, ja. Ich bin der Meinung, gerade die Wonder Boy-Spiele, also jetzt nicht die allerersten, aber Wonder Boy in Monsterland, da fing es dann an, sind für mich eine der geilsten Erfahrungen, die ich hatte. Und dann mit die Mega Drive Wonder Boy-Teile und auch auf Master System Dragon Tap. Dragon's Trap, genau. Ja. Das sind für mich richtig geile Action-Adventure-Perlen, wo man gemerkt hat, ey, der Typ hat eigentlich das Potenzial, besser zu sein als Sonic. Also die allerdings, da würde er sich wahrscheinlich auch in direkte Konkurrenz zu Zelda begeben, zu Link. Also irgendwie Das ist schon ein bisschen was anderes. Nee, klar, was anderes, aber muss man überlegen, wenn die damals dran gearbeitet hätten, Wonderboy aufzubauen, glaube ich, dann wären die relativ schnell in so eine ähnliche Richtung wie Zelda gegangen, einfach um dagegen zu bestehen. Also, gegen Zelda hat auch Wonderboy nie eine Chance. Sega hatte leider auch nie Rollenspiele kommen wir nachher nochmal dazu in der Form, also die richtige Action-Adventure-Serie. Du hattest vereinzelt ein paar Spiele wie Story of Thor und Soleil später, aber nicht so die richtige Konkurrenz, die dann eigentlich wirklich Zelda Paroli gebeten hat, wie es Sonic eben für Super Mario gewesen ist, hattest du da das Äquivalent nicht. Um mal auf die Wonderboy-Sachen einzugehen. Wonderboy, das erste, war ja eigentlich auch eine der Ur-Arcade-Entwicklungen. Ja? War eigentlich auch nur ein ganz simples, du bist mit dem halbnackten Jungen unterwegs von links nach rechts, kannst auf dem Skateboard rausspringen. Monsterland, alter Schwede. Ja, ich habe mir vor einiger Zeit, Sega hat in Japan ganz gute Remake-Collections rausgebracht, die Wonderboy-Collection, wo alle Wonderboy-Spiele mit drauf sind, inklusive europäischen, japanischen, US-Versionen, die du alle von dort aus spielen kannst für die PS2. Ja, ist also alles perfekt darauf umgesetzt, in jeder möglichen Version, die darauf existiert. Und wie du schon erwähnt hast, eigentlich von diesem simplen Jump'n'Run, womit es angefangen hat, auf dem Mars-System eben groß und bekannt gewesen. Später, ja, die Entwickler haben sich später dann aus dem Staub gemacht und haben dann Adventure Island gemacht für Hudson, was ja quasi Wonderboy mit einem anderen Hauptcharakter war. Mit so einem bierbäuchigen Baseball-Cup. Master Higgins hieß er. Master Higgins, genau. Ich dachte immer, wo bleibt Magnum hier? Master Higgins ist. Aber die Leute, die dann bei Sega geblieben sind, von Westone oder West One, glaube ich, hieß der Entwickler, die haben dann die Wonderboy-Serie in diese Art Jump'n'Run-Action-Adventure-Schiene dort gebackt. Wonderboy in Monsterland, das erste, wo du eben nicht nur von links nach rechts gelaufen bist, sondern echt eine Welt hattest, die du erkunden kannst, mit Läden, wo du einkaufen kannst, Waffen, Equipment, kleine Rätsel lösen, das war dann bei Wonderboy 3, Dragon's Trap. Große Pilzbossen. Genau, zum Beispiel, Pilze auch immer ein ganz großer Gegner. Wonderboy 3, Dragon's Trap war dann auf dem Mars-System nur rausgekommen. Das kam, das hatte aber nochmal das Element dann, das war, glaube ich, auch mit eins der besten Action-Adventures aus der 8-Bit-Ära dort gewesen, dass du dich verwandeln konntest in Mäuse, in Drachen und so weiter. Dragon's Trap von dem das war Dragon's Trap auf dem Mars-System. Super geil. Und aber mein absolutes cool. Lieblings, eines wirklich, auch in meinen Top 10 auf Mega Drive, All-Times und so weiter, ist wirklich Wonderboy Monster World. Ich liebe dieses Spiel. Es sieht so schön aus und es hat so unfassbaren Spaß gemacht und es gab so viel zu entdecken und es war. Es hat schon, also. Ach, ja, geiles Spiel. Habe ich jetzt also, gerade direkt wieder Bock, sofort nochmal zu ist ein bisschen, so, ja, müsste man absolut machen. Hat ein bisschen was Metroid-mäßiges schon gehabt, ja, eigentlich. Ne? Das ist ja eher das Äquivalent, wo du wirklich nur ein Metroid-Spiel eigentlich hattest in der Ära und es gibt ja 5, 6 Wonderboy-Spiele, inklusive, was ich dir auch ans Herz legen kann, Ede, Wonderboy 6, was nie offiziell rausgekommen ist als europäische Version in Japan mit einem Mädchen als Hauptcharakter. Das habe ich sogar mal gespielt. Nee, du bist doch nicht der Trant jetzt hier, oder? Das habe ich mal gespielt. Ja, das gibt es mittlerweile als Fanübersetzung. Ist inhaltlich so gefühlt, also ich habe es damals auch gespielt, nachgeholt nach einigen Jahren, ist gefühlt sogar noch eine Stufe über Monster World, was das Leveldesign und so weiter alles angeht. Auch hier wieder eine provokante These. Du musst es mal ausprobieren. Eddie wird sie untersuchen und euch einen ausführlichen Bericht geben. Aber nochmal ganz kurz, um diese Sonic-Sache abzuschließen, weil wir haben jetzt auch die ganze Zeit drüber geredet, dass Sonic am Anfang so geil war und da haben sie es völlig verhunzt und Sonic ist gar nicht mehr Sonic. Jetzt allerdings kommt ja nächste Sonic 4 irgendwie und das ist ja wieder, zumindest von den ersten Screenshots, die geleakt sind, hast du das Video schon gesehen davon? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Also, ich habe mir nur die Screenshots angeguckt. Ich wollte gerade sagen, aber irgendwie, also vielleicht liegt es doch am Alter, aber das kickt mich jetzt auch nicht mehr. Also jetzt kriegen wir eigentlich genau das, was wir seit Jahren... Für mich auch so ein bisschen abgefahren. Ja, finde ich auch. Ja, also mir tut es auch echt im Herzen weh. Ich war immer großer Sonic-Fan. Ich fand ihn immer total geil. Aber irgendwie Sonic, hat er irgendwie keinen großen Credit mehr. Also das Problem ist meist, dass also richtig Hardcore-Sonic-Fans sind dann auch, glaube ich, so die unangenehmste Art von Fan, die man als Spiele-Publisher oder sowas haben kann. Die sind ablehnend gegenüber komplett, wenn dort was Neues gemacht wird und teilweise auch mit Recht einfach, weil da Designentscheidungen drin sind. Gut, aber die 5 Leute kannst du auch ignorieren. Das sind die alle... Sind es echt nur 5 Leute? Ich kriege immer nur... Ich kenne sie alle. Du kennst sie alle. Die sind hier in der Redaktion wahrscheinlich. Ja, 2 davon arbeiten hier, ja. Nein, aber also was ich von dem Neuen dort zum Beispiel gesehen habe, alle haben geschrien, mach mal wieder ein 2D-Sonic, natürlich. Sega macht da draus, okay, wir machen ein 2,5D-Sonic mit Polygongrafik auf 2D-Ebene, aber lassen dort alles drin wie bei den neueren Sonic-Spielen, vom Design, vom Look her, vom wahrscheinlich die Bonus-Charaktere, die dort herumlaufen. Also ich bin nicht so wirklich davon überzeugt, auch wenn das Spielprinzip wieder zurückkehrt zum klassischen Sonic, ob ich heute eigentlich noch bereit bin dafür, mich auf so ein Spiel einzulassen, weil ich glaube, der Zug ist für mich jedenfalls abgefahren. Also Interesse halber, ich werde es mir schon mal angucken und auch ein bisschen spielen, aber ich erwarte nicht, noch ähnlich begeistert zu sein. Ich glaube, dafür ist einfach zu viel Zeit vergangen. Und aber Leute, naja, Mega Drive. Egal, auf der Mega Drive Collection könnt ihr es angucken. Auch drauf. Thank you. Meine Lieblings-Jump'n'Runs neben den Sonic-Geschichten, die drauf gewesen sind, sind merkwürdigerweise, das würde man heute eigentlich nicht glauben, Disney-Lizenzspiele, die dafür gemacht wurden. Die waren total geil. Quackshot, Castle of Illusion, World of Illusion. World of Illusion. Geh mal kurz, ich komme gleich wieder. Also Castle of Illusion, also allgemein die Disney-Spiele waren grafisch die Referenz in Sachen Mega Drive. Mhm. Unheimlich schöne Animationen. Und einfach das, ja, die Welt von Mickey Mouse und Donald und so super geil umgesetzt in Videospielform. Etwas, wo sich heute so viele Entwickler schwer tun, solche Comics oder so gut umzusetzen. Es wurde damals perfekt gemacht. Also die gerade auf Mega Drive, das waren für mich ja auch mit die besten Jump'n'Runs, die es gibt. Das Besondere daran war ja oft, wenn du solche Lizenzgeschichten hast, und das sind ja die Disney-Sachen eigentlich, dass da irgendein No-Name-Entwickler dann dort geholt wird und die Spiele mal eben zusammenschustert, weil es wird sich ja eh schon verkaufen wegen der Lizenz, wir brauchen uns nicht ums Spiel kümmern. Die Mega Drive Jump'n'Runs mit der Disney-Lizenz wurden aber von Sega selber gemacht. Also Sega selbst hat sich hingesetzt und Mickey Mouse genommen und das Mickey Mouse-Universum und daraus eben, also Castle of Illusion, das erste große, was gekommen ist, wo du mit Mickey auf einem großen Schloss bist, wo die einzelnen Türen in verschiedene Welten hereinführen. Und das war echt ein Jump'n'Run, was ja grafisch ein absolutes Brett gewesen ist. Ja. Coole Musik gehabt hat, coole Ideen, das große Endgegner. Heute noch geil aus. Heute noch sehr, sehr gut aus. Also es gibt wenig Spiele, die wirklich so schön was mit der 2D-Grafik gemacht haben. Alleine dieses Kuchenland oder so, was du durchgehst, diese Farben, die da über dich hereinbrechen. Es gibt kein Äquivalent dafür. Eigentlich. Ja, und vor allen Dingen, was die auch an Ideen und Fantasie dort abfeuern, damit werden sie halt auch dem Disney-Kosmos irgendwie auch gerecht, weil die Art und Weise, wie die Gegner zum Beispiel angegangen werden müssen oder überhaupt was für unterschiedlichste Formen von Gegnern es gibt und Sachen, also das war schon, es hat nicht die Vielfältigkeit oder sag ich mal, den Anspruch von einem Super Mario gehabt, ja, also die Level waren relativ überschaubar von links nach rechts und so und es gab jetzt nicht irgendwelche großen Rätsel oder so, aber es war einfach super schön anzugucken und ja, also da muss man wirklich auch Respekt zollen, was die aus den Disney-Spielen oder aus dem Disney-Franchise gemacht haben, das ist wirklich aller Ehren wert. Ja, absolut. Du hattest ja als Äquivalent zum Beispiel auf dem Super Nintendo, konnten die Sega-Spiele natürlich nicht rauskommen, dass sie, weil, ja, geht ja nicht, Sega Sega auf Nintendo-Konsolen, das wird es ja nie geben. Capcom stattdessen. Ja, Magical Quest, ne, mit dem Feuer. Mickey's Magical Quest oder Goof Troop oder solche Geschichten, was ein netter Zelda-Kong gewesen ist auf dem. So die waren aber bei Weitem leider nicht so gut wie eben die Sega-entwickelten Jump'n'Runs. Castle of Illusion ein sehr großes gewesen und ich finde noch besser sogar Quackshot mit Donald Duck. Donald Duck, der Pömpel verschossen hat. Ja, der verschießt so Propfen, er verschießt Pömpel. Was so eine Art Mix aus Jump'n'Run RPG ein bisschen gewesen ist. Gibt es einen offiziellen Begriff? Ich sag auch Pömpel oder Fropfen und jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber steht das auch im Duden? Wir meinen diese Dinger, falls ihr euer Klo verstopft, dann die mit dem Holzstab und dem orangenen Gummiteil am Ende. Oder dem roten. Wie nennt man die? Es gibt bestimmt, aber das ist die gleiche ewige Frage, wie heißen die Dinger, die du im Supermarkt zwischen Ich weiß, wie die heißen. Kundendifferenzierungsmodul. Wirklich. Das ist ein Witz. Die heißen so. Könnten Sie mir bitte das Kundendifferenzierungsmodul nennen? Ja, aber was sagst du? Ja, was hast du gesagt zu meiner Mutter? So ein Trendding da. Ja, genau. Trendteil. Ein Kundentrenner, glaube ich. Auf jeden Fall. Aber Fropfen und Pömpel können wir uns drauf einigen. Ja, weiß jeder, was gemeint ist. Also, und damit schoss er um, der Donald. Donald hatte dann eben seinen Prömpfel, mit dem er dort herumgelaufen ist und hat... Ja, es war eine Art, auch ein bisschen fast schon Action-Adventure-mäßig, dass du dort eben über die ganze Welt gereist bist mit, keine Ahnung, was der Grund eben war, hast du Trick und Track gesucht oder ich weiß nicht mehr. Ja, nee. Aber du hast du nicht gegen Kater Carlo gekämpft, was voll keinen Sinn macht? Kater Carlo ist aus dem falschen Disney-Universum, ja, aber was hat Duck mit Kater Carlo Ja, aber er war halt ein ganz normaler Gegner dort, also ist vielleicht der Cousin von Kater Carlo gewesen, der dort unterwegs ist. Ja, das stimmt, Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Jump'n'Run mit unterschiedlichem Aufbau, der gewesen ist, was ich auch immer ganz cool, also super animiert und immer ganz cool fand, wenn Donald dann irgendwie diese Chili Peppers oder so gegessen hat und dann in Rage richtig durch den Level gelaufen ist. Da warst du unverwundbar. Und das Geile war halt, man konnte diese Fropfen, konnte man an die Wand schießen und dann drauf springen. Genau, was dir nochmal auf einmal Wege aufgemacht hat, exakt, die du vorher nicht hattest. Das waren echt große Level, die du erkunden konntest. Plus eben war auch, ich weiß, da warst du zum Beispiel in einem alten Tempel oder sowas drin, wo das Licht ausgegangen ist und du irgendwie mit solchen Sachen spielen musstest und irgendwie selbst auslösende Fallen gewesen sind. Also ganz coole, echt einfallsreiche Geschichten. Es hatte auch deutlichen Indiana Jones Touch. Also Ziemlich, er rannte auch mit so einem Hut und so einer Lederweste, glaube ich, rum. Absolut. Also es hatte so sehr Hommage. Viel von Indiana, genau. Und ich denke also immer mit einem Lachen daran zurück, dass mir mein Quackshot zerstört wurde. Oh. Ja, von meinem kleinen Bruder nämlich. Er hat es nicht beschädigt oder verliehen, er hat es wirklich zerstört. Nämlich indem er das bei eingeschaltetem Mega Drive das Spiel einfach so aus dem Modulschacht gezogen hat. Und das ist in 99,2% aller Fälle Und seitdem bist du Einzelkind, oder? Naja, also sagen wir mal, heute kann ich drüber lachen, aber damals habe ich alle seine Spielsachen verbrannt als kleine Racheaktion. Das ist nur gerecht. Ja, absolut. Nee, ohne Scheiß, man macht kein Spiel kaputt. Nee. Also man zieht ein Spiel nicht aus der eingeschalteten Konsole. Vor allem nicht so eins. Da war ich sehr sauer. Dann werfe ich jetzt, wo wir schon beim Thema Disney sind, noch einen Jump'n'Run rein, Aladdin. Mhm. Geil, ey. Aladdin, was seinerzeit in der Videogames, glaube ich, was, 93% gekriegt hat. Was bedeutet, dass es eines der besten Spiele der Welt ist. Und das ist es nicht. Das ist es nicht, aber die Videogames hat auch Earthworm Jim 95% gegeben. Ja, genau. Also da haben sie ein bisschen übertrieben. Was man aber sagen kann, ist, dass es ein sehr gutes Jump'n'Run war, was vor allen Dingen auch grafisch richtig geil, außer aufgrund der super geilen Animationen. Das war das vorherrschende Element, dass einfach die Animationen von einem anderen Stern da gewesen sind. Ja. Gemacht wurde es ja, also es gab ja auch mehrere Versionen, beim Super Nintendo war wieder Capcom dafür verantwortlich. Fand ich auch wieder nicht so gut. Die ein nettes Spiel rausgebracht haben. Auf dem Mega Drive war eins der letzten guten Spiele, die David Perry damals gemacht hat. Und Earthworm Jim-Macher, der dann eben auch ein komplett neues Spiel draus gebastelt hat und auch, ja, ich meine, das kannst du dir heute auch noch echt gut anschauen. Das ist echt Pixel-Art in ihrer, also ich meine Aladdin. Ach so. Aladdin. Also das sah großartig aus. Earthworm Jim natürlich auch, obwohl das ist ja mehr wirklich ein richtiger Multiplattform-Titel, galt auch die Mega Drive-Version als das bessere, glaube ich. Habe ich mir auch fürs Mega Drive geholt. Ein ganz, ganz abgedrehter, ja, also so richtig abgedreht von wegen als so abgedreht ist auch wieder. Du spielst halt einen Regenwurm in einem Raumanzug. Ja, der Kühe durch die Gegend schleudert. Der Kühe durch die Gegend schleudert und als Wurm sich selber als Peitsche benutzt. Mhm. Das ist doch, finde ich jetzt nicht so abgedreht. Ja, ganz normal. Das ist ja Geschichten. Standard. Ja, wir haben ausgegraben zu dem hier, was auch dementsprechend verlinkt ist in der Sendung. Natürlich. Dass ihr euch nochmal angucken könnt. Aber das stimmt schon, die Disney-Spiele noch Aladdin, die waren echt schon sehr, sehr gut. Also heutzutage, wenn man hört, irgendwie Lizenzspiel, weißt du, so mit Disney. Ja, es ist so merkwürdig. Es hat lange Zeit. Du erstmal so ein bisschen Angst. Aber damals war das, es gab so eine Zeit, da war das echt Garant für richtig geile Spiele. So ein neues Disney-Lizenzspiel auf dem Mega Drive, da konntest du echt ein richtig geiles Spiel erwarten. Konntest du eigentlich blind zugreifen. Ja. Obwohl, ich finde dort, also Land of Illusion, nee, wie ist das? World of Illusion war es. World of Illusion, wo du dann ein Koop-Spiel dann hattest mit Mickey und Donald. Ich fand es nicht mehr ganz so gut, ehrlich gesagt. Wie das. Aber also ich fand das schon auch geil. Also es war grafisch sogar vielleicht sogar noch ein bisschen grafisch besser als Castle of Illusion. Und es hatte auch wieder richtig geile Ideen. Ich erinnere mich an Mickey Mouse mit irgendwie mit seinem Zaubertuch. War da nicht irgendwas? Ja, die hatten ja beide. Da waren ja lauter Gegner aus Alice im Wunderland und solchen Geschichten mit den Karten, die dort rumgelaufen sind. Aber es gab zum Beispiel das Feature, dass einer der beiden Spieler aus dem Bild irgendwie fallen konnte oder so. Und dann hat ihn der andere mit so Knopfdruck, hat er einfach so ein Seil runtergelassen und konnte ihn dann wieder so reinziehen. Da gab es so eine Sprechblase, Help, Help. Und dann musstest du so an die Klippe gehen und hast ihn dann mit A wieder hochgezogen. Also es waren ganz simpler und nicht sonderlich komplexer, aber dadurch auch extrem spaßiger Multiplayer-Modus. Ja, also es das konnte man echt irgendwie mit der kleinen Schwester, habe ich immer gespielt, das war einfach geil. Es fühlte sich vor allem auch um einiges besser als das typische Two-Player-Game, was du hast. Ja, wenn du normalerweise ein Zwei-Spieler-Spiel hast, dann hast du eben ja so zwei gleiche Typen wie bei Contra, die herumlaufen und ballern. Hier hast du eben wirklich zwei ja, Mickey und Donald hattest du eben, ne? Die auch genau. Wirklich anders miteinander interagiert haben. Und im Mehrspielermodus hast du ja dann noch andere Levels gespielt, als wenn du nur mit Mickey Mouse oder Donald gespielt hast. Also es gab quasi für drei Varianten zu spielen auch drei verschiedene Wege und damit auch immer unterschiedliche Levels. Das war schon ganz schön geil. Man muss ja eigentlich die Grundsatzfrage erstmal beantworten. Seid ihr eher der Mickey-Typ oder der Donald-Typ? Also ich habe zum Beispiel beim lustigen Taschenbuch nie die Mickey-Maus-Stories gelesen, weil ich nie, an den Mickey-Maus konnte ich nie was anfangen. Ich hab beide gerne gelesen, obwohl gegen Donald kann nichts ankommen einfach. Ja? Das also Donald-Universum ist geiler als das Mickey-Universum. Ja, ich konnte irgendwann mal auch wirklich die Namen der ersten 150 lustigen Taschenbücher auswendig. Also sagen, mit dem Columbus-Falter geht es an, fängt es an, das ist Band 1 und das und so weiter, aber mittlerweile geht es nicht mehr. Ich muss jetzt hier mal die Beichte ablegen, dass ich niemals in meinem Leben auch nur ein lustiges Taschenbuch besessen habe. Alter, wirklich, raus. Ich habe auch. Du bist krank. Ne? Raus. Nee, wirklich. Du bist wirklich krank wohl. Ich kenne niemanden außer mir, also das war auch noch nicht mal eine bewusste Entscheidung, aber ich fand das irgendwie immer doof. Ich fand auch den Mickey Mouse Club immer doof. Diese ganze, Alter. Ja, also die Disney-Filme, die fand ich alle geil, aber alles um Disney rum und die Figuren Babys, an sich. Von der Decke hängen bei Splatterhouse, ey. Durch lustige Taschenbücher habe ich Deutsch gelernt, das ist ja immerhin etwas. Rappert ja immer noch ein bisschen. Rappert immer noch ein bisschen, aber reicht für deutlich hier rumlaufen. Und also sonst. Für den Podcast hier reicht. Für den Podcast reicht's, ja. Kriegt ja eh kein Geld dafür. Habe ich ja auch keine Präferenz, ob Donald oder Mickey, ist mir eigentlich Schnuppe. Okay. Ja, man muss schon sagen, Donald ist schon geiler. Aber ist eigentlich, das ist so ein Stecher, ne? Oh, die Fanfiction-Rubrik ist über diesen Ding hier zu erreichen. Apropos Fairies, nein. ja, aber. Bestiality. Ja. Egal. Egal, ja. Aber die Disney Jump'n'Runs von Sega, ganz große Dinger. Sega hat natürlich weiterhin probiert, auch Jump'n'Run selber zu machen, mit einem, finde ich, eher ja, mittlerem Ergebnis, was damals auch wieder ein Mario-Konkurrent sein sollte, auch wieder auf allen Collections hier auftaucht, Kid Chameleon. Das war ja ein Reizthema immer. Hatte auch eine mittlere Wertung in der. Ja, hatte glaube ich so 60er-Wertung oder so. Kid Chameleon war so ein typischer Fall von geile Idee, schlecht ausgeführt. Das hat sich einfach grottig gesteuert und gespielt, aber die Idee, dass man halt mit diesem Kind irgendwie die ganze Zeit, wie war das, die Form ändern kann. Genau, der konnte ein Ritter sein, der konnte irgendwie was sein und dann hattest du 100 Level, die du dann alle nacheinander abarbeiten kannst. Das war von der Idee her nicht schlecht, aber es hat sich einfach, wie immer, nicht so gut gespielt, wie man es eigentlich gern gehabt hätte. Ja, und vor allem, es war grafisch echt mies, also auch damals schon, das sah einfach nicht geil aus. Die Figuren waren zu klein und die Details waren jetzt auch, die haben echt gefehlt. Und es war absurd groß, also das war echt riesig, hatte aber keine Save-Funktion. Hat es nicht Passwörter gehabt, glaube ich? Ich glaube, es hatte Passwörter. Ja, Save-Funktion war auf jeden Fall nicht dort, auch wieder eine der großen Plagen von Spielen der damaligen Zeit. Da muss sich doch jeder normal denkende Spieleentwickler fragen, ob da nicht irgendwie was schiefgelaufen ist. Also so ein Riesenspiel, was ganz offensichtlich als Mario-Konkurrent aufgebaut werden soll, rauszubringen, was wirklich gigantisch ist, was auch eine coole Idee hat, und dann aber keine vernünftige Speicherfunktion einzubauen, sondern nur diese Kacke mit den Passwörtern. Das sind so die Kleinigkeiten, als bei Sega so oft gehapert. So aber noch zu dem eine Zeitpunkt Stunde länger drüber nachdenken und es noch ein bisschen besser machen. Es kam zu dem Zeitpunkt noch ein Jump'n'Run raus mit irgendeiner Echse oder so. Wie hieß denn das nochmal? Gex gab's später. Mit einer Echse. Was Gex? Ja, kann mit einer Echse? Nee, Gex war auf dem Saturn dann auch. Ja, meine ich, das war später. Also du hattest einiges an Jump'n'Runs, die auch vor allem von der Third Party dann gekommen sind, sowas wie Arrow the Acrobat mit der Fledermaus oder Bubsy the Bobcat, Zero the Kamikaze Squirrel. Ich schmeiß mal einfach ein paar Sachen rein. Ich weiß ja nicht, wie viele ihr davon gespielt habt. Rollo to the Rescue, kennt ihr das? Ja, noch? Mit Bremer Elefanten. Stadtmusikanten sozusagen. Ey, das fand ich ja irgendwie immer doof, ey. Ich weiß auch nicht. Wonder Dog gab's. Das war auf dem Mega-CD. Green Dog. Das habe ich gespielt, der Surfer Dude. Mit dem Surfer Dude, wo du dann umgelaufen bist. Weißt du, was geil war? Boogeyman. Boogerman mit dem auch das muss man mal auskommen, das wäre eigentlich das perfekt stimmt. Für Game One. Ein Jump'n'Run, wo man einen ja wirklich abgefuckten Typen spielt, der furzt, rotzt und mit Popeln schießt. Ja, wirklich abartig eklig, aber auf jeden Fall eines der originelleren Titel, die es gibt. Wir müssen da auch echt aufpassen, dass es nicht wirkt wie einfach eine Reportage hier in der Redaktion, wenn wir das aufnehmen. Ach, und das ist wirklich gedacht für ausgegraben. Ach, wäre das schön, oder? Boogerman, also, das müsst ihr euch mal auf ihr. Da wird der Gregor auf jeden Fall auch. Hat dazu auch schon einen YouTube-Link. Super, ja, natürlich. Gregor. Sehr, ey, so schön unter Zugzwang bringen. Ein paar andere Sachen, die auch noch gewesen sind, also sowas wie Echo, könnte man fast schon als Jump'n'Run Echo? Hier. Betiteln. Über Echo müssen wir auch noch mal ganz kurz reden. Echo, ne? Fresh oder was? Fast. Hätte fast mehr Spaß gemacht. Nee, Echo, da war man ja ein Delfin. Echo, der Delfin, ja. Das war eigentlich so ein sehr ruhiges, entspanntes Spiel. So als Delfin muss man, glaube ich, die anderen Delfine wiederfinden und taucht dann so durch Höhlensysteme und findet so andere Lebewesen, kann mit denen kommunizieren. Also eigentlich eine ganz coole Idee, sah auch nett aus. War aber gerade gegen Ende hin auch wieder absurd schwer. Also es war richtig, du hattest permanent Zeitdruck, du musstest halt irgendwie immer deine Luft, du bist ja ein Delfin, kannst ja nicht ewig tauchen, musst deine Luft wieder auffüllen. Also so ein Spiel, wo die Ausführung wieder dem Konzept völlig entgegensteht. Viel zu schwer, das ist viel zu krass am Ende, statt so ein nettes, entspanntes Spiel zu machen, haben sie es irgendwie echt wieder verbockt. Echo war für mich so deswegen das klassische Kaufhausspiel. Das habe ich nie gehabt, hat mich auch nie wirklich interessiert, aber ich habe es im Kaufhaus mal gespielt. Und ja, dieses Eintauchen und dann aus dem Wasser hochspringen und dann wieder runter. Das sah cool aus am Anfang. Sah cool aus, hat auch Spaß gemacht, aber das hat mich nie als Spiel an sich wirklich gereizt. Ey, so toll sind die Dinger auch nicht gewesen. Trotzdem auf jeder Collection mit drauf. Ich glaube, der dritte Teil war dann Echo Junior lernt Mathe. Irgendwie sowas. Mhm. Und ich muss sagen, Echo für den Dreamcast. Ja? Echo wurde danach in der 3D-Variante für den Dreamcast nochmal neu gemacht und ist für mich das schlimmste Horrorspiel, was es gibt. Ach stimmt, ja? Haben wir da nicht mal was schon dazu gemacht? Ich erinnere mich. Da hatten wir irgendwas mal drüber gelabert auf jeden Fall oder irgendwas drüber erzählt, weil dort einfach durch diese, ja, also ich habe mich dort echt schlimmer gefühlt als bei jedem Resident Evil, weil dort bist du als Delfin allein im trüben Wasser unterwegs, ganz tief und da teilweise auch später in komischen Space-Locations, wo du hingebeamt wurdest, also ganz abgedrehtes Sega. Natürlich. Aber auf jeden Fall in der Tiefe und dann irgendwelche Monster, das sind ja eigentlich große andere Haie, die kommen, die dich dann auffressen, die dann, ich weiß nicht, da ist so ein Panikgefühl bei mir dann dort entstanden. Das sind Traumata, die verbindet man nicht. Das ist ein echtes Trauma. Das war auf Mega Drive zum Glück noch nicht so vorherrschend, aber danach, deshalb mit Echo bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja, ich mag den auch nicht so wirklich. Nette Idee, aber irgendwie wieder verrückt. Was das angeht, auch ein kleines Ding, Vector Man wurde auch, ja, eins der späten Jump'n'Runs gewesen, was mit... Das geht ja auch wieder eher so in die Action-Shooter. Eher ein bisschen die Action-Richtung, ja. War ja auch das große Konkurrenzprodukt zu Donkey Kong Country. So, genau. Auf dem Super Nintendo rauskam, ist ja die ganze Welt ausgeflippt über die Render-Grafik. Es sah ja auch wirklich geil aus. Das war also der letzte Mega Drive-Spieler. Auch, ne? Eines, Vector Man 2 ist, glaube ich, gar nicht mehr rausgekommen offiziell und es findet sich jetzt in den ganzen Collections auch hier. In der Collection dabei. Eine Sache, ein Spiel, das du auch mal hier ausgegraben hattest für die Sendung, aber letzten Endes glaube ich dann nicht on air gekommen ist. Erstmal der zweite Teil, damit wir den abfrühstücken, weil der ist ziemlich anders. Toe Jam & Earl 2. Das habe ich ja super geliebt, ohne super Scheiß. Ich finde also, immer noch geil. Toe Jam & Earl 2, ganz großartig, also auch mehr klassisch Jump'n'Run fast schon, verglichen mit dem ersten Teil, der ein... Das gibt kein Genre für den ersten Teil. Das stimmt. Das gibt kein wirkliches Genre. Ne? Rumlaufen und sammeln. Ich glaube, irgendwo, das ist vielleicht so, schon sogar roguelike, kann man es, glaube ich, fast nennen. Wo man, ja, das ist ein kleines bisschen, ne? Aber also, auch, mal ganz kurz, wer es nicht kennt, Toe Jam & Earl sind so zwei Aliens. Der eine ist rot, hat zwei Stielaugen und drei Beine und der andere ist gelb und dick. Genau, Planeten Funko. Googelt es doch einfach mal gerade kurz in der Bildersuche. Oder das damit Video, was ich verlinkt habe. Man muss es zumindest mal vor Augen haben, sonst glaube ich. Oder ihr könnt auch einfach den Link anklicken, der hier im Artikel ist. Natürlich. Aber der Reiz des ersten Toe Jam & Earl war halt, dass trotz der relativ simplen Grafik, man ist halt optimalerweise zu zweit durch die ganzen Levels gerannt, hat je weiter man gelaufen ist, desto mehr von der Karte hat man aufgedeckt, da gab es immer so einen Erfahrungspunkt für und man ist dann immer weiter aufgestiegen, der Lebensbalken wurde länger, hat währenddessen Geschenke eingesammelt, das waren die Extras und man wusste am Anfang nicht, was jeweils sich hinter dem Geschenk verbirgt, also einer von den beiden Spielern musste ein Geschenk dieser speziellen Art aufmachen und dann hat man erst erfahren, ah, das ist also das Geschenk, das gibt mir Tomaten zum Werfen oder so. Da waren natürlich auch schlechte Geschenke dabei, die haben dich ein Leben gekostet oder alles wieder auf Anfang gesetzt. Und das hat da wirklich so ein, naja, der typische Sammeltrieb. Man ist rumgelaufen, hat immer mehr von der Landkarte aufgedeckt, Geschenke benutzt. Und was da besonders war, es gab eine Variante, da wurden die Levels immer neu generiert. Also bei jedem Neustart hat das Programm neue Levels generiert. Also im Prinzip so ein Spiel, das du endlos nochmal neu spielen konntest, weil sich es immer verändert hat. Und dadurch, dass du zwei Außerirdische gespielt hast, die auf der Erde gelandet sind, waren die Gegner halt auch alle Erdlinge. Also da war halt so eine Frau mit so einem Einkaufswagen, so einem schreienden Baby oder wie hier der Eismann hatte ich verfolgt. So ganz schlecht, da kam so ein Eiswagen. Jetzt macht das alles einen Sinn. Das war echt sehr gut. Es waren halt zwei Rapper-Aliens und na, eigentlich war es mehr Funk. So dieser Rap ist erst mit dem Xbox-Remake, da wurde es ein bisschen hip-hopiger. Aber eigentlich so am Anfang war es mehr so funky. Ja. Also es ist auf jeden Fall eins der Spiele, funky, ich glaube, das mein Onkel damals zurückgebracht hat, als es gekauft hat, weil du hast ja damals wirklich nach der Packung nur gekauft. Und so ein Spielprinzip hast du eigentlich nicht erwartet, was du dann dort vorfindest. Das hat ja nichts damit zu tun, du drückst den Knopf und dann springt das lustige Alien über andere Gegner hinweg, sondern es war ja was komplett anderes. Ne, dementsprechend, glaube ich, wurde, weil das Konzept eben nicht bei allen wirklich richtig angekommen ist, entweder die es gemocht haben, haben es richtig gemocht, die es nicht kapiert haben, haben es gehasst. Ja. Da wurde der zweite Teil zu einem traditionellen Jump'n'Run dann eher, fast schon traditionell, von links nach rechts gelaufen mit den beiden Aliens. Konntest du dich selber abwechseln zwischen den beiden oder wie war es gewesen? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich kann mich nur noch an diese coolen die Rap-Passagen in der Mitte erinnern, zwischen den Levels, wo du dann du bekamst einen gewissen... Das war quasi Bimani. Gewisse Line bekamst du vorgerappt von den Gegnern, die dann bestand aus A, B, C, den Knöpfen, die du drücken kannst, die jeweils ein... Chaka, Boom und Clap oder sowas. Ne? Und A, B, C, dann, ja. Und das... Da hast du dann Bimani-mäßig dann eben das nachgemacht, so Chaka Chaka Boom Club. A, A, B, B, C und dann musstest du nachdrücken. Ja. Es hat echt gut funktioniert und es hat auch Spaß gemacht. Aber traurigerweise, also mit dem zweiten Teil ist es mainstreamiger geworden und auch so ein bisschen polierter, aber dadurch irgendwie auch schon nicht mehr ganz so interessant. Ja, also sah geil aus dafür. Ja. Geil sah es aus auf jeden Fall. Und ich finde es so schade, dass unser großartiges Ausgegraben, in dem Simon und ich als Tojo und Earl angemalt in einem Swimmingpool saßen mit zwei heißen Miezen neben uns, dass den gibt's auch nicht mehr, ne? Ist irgendwie gelöscht worden. Ich habe drauf geguckt in meinem Archiv und ich glaube, ich habe leider diese Folge nicht mehr in der Urversion. Das war so schade. Ja? Ich muss zugeben, das Ausgegraben an sich war auch echt nicht sehr gut. Nee, aber der Dreh war so geil. Der Dreh so war schön in so einem. Na, egal. Dafür habe ich noch Trans Battle Engine Aquila zu Hause rumliegen. Oh, das ist ja auch ein eigenes Thema. Das ist auch ein ganz, ganz spezielles Thema, das hier nicht mit reingehört. Haben wir noch mehr Jump'n'Runs? Achso, was ist mit Ghouls and Ghosts? Haben wir auch schon kurz genannt. Haben wir auch kurz ein bisschen drüber gequatscht. Das war wohl auch super, ne? War auch, das Super Nintendo hatte das Äquivalent mit Super Ghouls and Ghosts Spieler gehabt, als es rausgekommen ist. Das Mega Drive hatte noch die klassische Arcade-Version mit, der Nachfolger eigentlich ja zu dem offiziellen Ghosts and Goblins, zu dem ersten, was auch es dann vor Urzeiten gegeben hat. Ein Arschloch von einem Spiel. Ein super knallhartes Spiel, hat also gut in der Mega Drive-Riege dann reingepasst. Eins der beeindruckendsten frühen technischen Spiele fürs Mega Drive und auch hat sich gut gespielt, hat sich gut angehört. Also war ein ganz großes Ding damals, fand ich. Aber du musstest es zweimal durchspielen. Wie jedes Ghosts and Ghosts. Beim ersten Mal, ich dachte, ich höre nicht richtig. Ja. Wie war das jetzt? Was ich merkwürdig finde, also wahrscheinlich würde ich es heute nicht mehr schaffen, die Super Nintendo-Variante konnte ich irgendwann im Schlafzimmer durchspielen. Irgendwann mal. Im Schlafzimmer? Im Schlaf. Ich habe verstanden, im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Ich glaube, du hast auch im Schlafzimmer gesagt, Gregor. Ja, da ist auch der Wunsch der Vater des Gedanken. Spulen wir doch mal zurück und hören uns das nochmal an. Aber vielleicht schneide ich das ja auch einfach raus. Bitte schreibt jetzt in die Comments, was ihr glaubt, verstanden zu haben, was Gregor gesagt hat. Ich sage Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Nee, also Ghouls and Ghosts kann man sich als einen der Klassiker nochmal geben. Ich weiß nicht, ob er mit drauf ist auf der Collection. Auf der Collection ist er leider nicht. Allerdings kann ich auch hier wieder einen Tipp geben, wer sich und seine Gamer-Skills mal testen möchte, der kann eigentlich zu Mega Man greifen oder eben zu Ghouls and Ghosts. Also da werden auch starke Männer ganz schnell weich. Ganz schnell weich. Und also, ja. Aber halt wieder mit Geistern auf dem Friedhof und Skeletten, das ist ja genau mein Ding. Das fand ich ja schon immer geil. Ja, natürlich. Bei dir muss der Fötus splattern, sozusagen. Ne, das hat ja noch nicht mal gesplattert. Ich fand es ja trotzdem gut. Ja, also in dem Alter, da brauchte ich noch kein Splatter. Das kam später. Es kam drei Wochen später dann drauf. Das kam dann so mit 11. We'll be right back. ein Genre, was auf dem Mega Drive anfangs eher ein bisschen unterrepräsentiert war mit vereinzelten Highlights, was eigentlich auch eine Domäne des Super Nintendo dann gewesen ist, was aber letzten Endes sich danach später aus dann gut aufgefüllt hat mit guten Titeln. Wir haben nochmal ganz groß über die größte Serie gesprochen, vor einiger Zeit in einem eigenen Podcast, der hier verlinkt ist. Rollenspiele auf dem Super Nintendo, da klingt sich der Wolf schon mal langsam aus, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Nee? Das ist sogar wahr. Absolut nicht. Ich esse nur gerade meinen Donut. Ja. Ich werde da, also ich packe da auch mit rein in Genre nicht nur Rollenspiele, sondern auch Strategiespiele, weil die ja auch eigentlich. Ja, mach auch noch die Action-Adventures à la Soleil und ja, sowas. Ja, genau. Rein, also eigentlich mehr, das ist eigentlich ein Klumpquatsch. So. Frag mich was, jetzt kann ich endlich auch was sagen. Ich fand also, Soleil immer scheiße. Ich fand das noch bekloppter als Zelda. Na gut, dann lass uns mit Soleil anfangen. Soleil war ein 1:1 Klon, also ich weiß nicht mehr, von welchem Entwickler zu Zelda. Also war es von Sega direkt. Naja. Ja, sicher? Ja. Okay, wer würde dir wagen zu widersprechen? Ich kann es mir vertrauen. Okay, war ein 1:1 sagt er, Klon bevor den von Zelda. Löscht. Sieht also im Prinzip genauso aus wie Zelda, nur etwas bunter. Ja, noch kindischer, sag's ruhig. Ja, ein bisschen kindlicher. Das hat mich mal gestört. Was eigentlich wirklich gewundert hat, weil es eigentlich nicht so zur Target-Group vom Sega Mega Drive gepasst hat. Aber spielerisch hat es doch mehr auf dem Kasten, als man denkt. Es gab ja auch mal auf dem, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, auf dem Master System schon Golden Axe Warrior, was im Prinzip auch schon. Das ist, Golden Axe Warrior, das ist mit drauf übrigens genau, auf der Mega Drive Collection. Genau, das ist auf der Mega Drive Collection. Sensationell. Weil Eddie, das ist auch für dich interessant? Super geil. Ist nämlich auch im Prinzip ein 1:1 Zelda-Klon. Das war ziemlich 1:1. Also, es sah wirklich genauso aus. Und Sega hat es halt einfach immer schon versucht, da in diese Nische reinzukommen und Soleil. Ist nicht so bekannt. Das hatte auch noch einen anderen Titel, glaube ich. Es hieß in Amerika hieß es Crusader of Senti. Ah, okay. Dort gekauft hast. Hätten wir das auch geklärt. Aber es war schon nicht so schlecht. Also es hat im Prinzip einfach genau das Gleiche gemacht wie Zelda und das hat es auch gut gemacht. Und es hat funktioniert also für mich. Also Soleil, was ich daran beeindruckend fand, eben, es hatte an sich ein echt cooles Level-Design und auch abwechslungsreich gewesen. Du hattest diese Mechanik, dass du, ja, du warst eigentlich ein kleiner Junge, dieses typische, ich gehe auf ein Abenteuer los und erlebe da irgendwas. Mittendrin im Spiel verlierst du eben die Fähigkeit, mit Menschen zu reden und kannst stattdessen mit der Tierwelt reden dort, woraus sich dann ein ja, komplett anderer Ablauf irgendwie ergibt, weil du dort eben immer mit Tieren dann unterwegs bist und dort irgendwie in Tierdörfer dort reingehst. Wuff, wuff, hilfst du mir, meinen Knochen zu finden? Ja, Was heutzutage nicht mehr so bewusst ist, ist, dass eigentlich, das müssen wir sich nochmal vor Augen führen, die Story eigentlich ganz, ganz strange und subversiv und irgendwie sowas gewesen ist. Also es geht dann lauter darum, eben die Menschen haben die Fähigkeit verloren zu sprechen, weil sie Gott beleidigt haben, indem sie den Turm zu Babel gebaut haben, der auch vorhanden ist im Spiel. Und du kämpfst dann teilweise später gegen eine Personifizierung von Gott und kannst dann also, kontrovers. Es ist schon für so ein bonbonbuntes Action-Adventure, was auch sehr, auch eigentlich schon, es ist schon ein bisschen kindlich, aber auch schon ein bisschen aufwendiger vom Zeug, eigentlich viele Story-Elemente, die schon, ja, fast schon subversiv irgendwie dort eingebaut wurden. Das ist eben heutzutage nicht mehr so bewusst. Das wusste ich nicht und das klingt auch schon wieder interessant, aber also für mich ist so einfach so ein typischer Fall. Da gefällt mir die Verpackung einfach ja, nicht. Das, also das Spiel an sich ist bestimmt gar nicht so schlecht, die aber Optik ist auch. Ja, genau, die Optik und die Aufmachung, so dieser Approach, wie man da so rangeht, mir gefällt sowas einfach nicht. Deswegen habe ich vielleicht auch viel Gutes verpasst, aber wenn es mir schon so bonbonbunt mit dem Arsch ins Gesicht springt, da bin ich direkt abgeturnt. Was auf jeden Fall, abgesehen von Soleil, noch bei den Action... Achso, wolltest du ja, noch was sagen? Nee, ich glaube, du gehst sowieso jetzt auf das hin, wo ich auch raus wollte. Bitte. Es gibt diverse, aber also was man auf jeden Fall bei den Action-Adventures eigentlich das hervorheben muss, was für mich auch eines der besten, auch in meinen Top 10 oder Top 5 sogar Mega-Drive-Spiele ist, nämlich Landstalker. Ja, okay. Eins der besten Games aller super. Zeiten. Das besser als Zelda 3, ich hab's jetzt gesagt. Nein, das sehe ich nicht so, aber Landstalker ist auf jeden Fall das gewesen, wo ich sage, ey, dafür muss ich mir einen Mega Drive holen, weil ich will dieses Spiel spielen. Ich will dieses Game einfach zocken, weil es einfach geil ist und ich kann es nur auf dem Mega Drive zocken. Und es war einfach, um es zu erklären, es ist Es ist im Prinzip ein isometrisches, also ja, erklär du es, Gregor. Es ist ein isometrisches Zelda mit Jump-and-Run-Einlagen oder mit Jump-Einlagen an einer Grafik, die damals spektakulär war, meiner Meinung nach, und wesentlich reifer und erwachsener herkommt als, ja, als Zelda. Und ja, vom Grafikstil so diese Elemente, die man auch aus Shining in the Darkness kennt und Shining Force, so wie erklärt man, wie das mit den großen Füßen. Die Herbs und all sowas. Ja, Herbs, das ist auch, glaube ich, auch von den gleichen Leuten. Es ist, ne? Es ist von, also die ganzen Action-Adventure- und Rollenspielgeschichten, die auf Mega Drive gemacht wurden. Sega hatte unterschiedliche Studios, die da dran sitzen, die da intern Sachen daraus gebastelt haben. Ich hatte auch irgendwann mal einen großen Artikel drüber gemacht, müsste ich mich nochmal referenzieren dran, was ich alles reingeschrieben habe, aber die hießen Climax. Die haben nicht so viel, also nichts mehr damit zu tun mit den Climax, die es heutzutage gibt, die zum Beispiel Shattered Memories Silent Hill gemacht haben für die Wii. Das ist ein komplett anderes Team. Climax damals war eines speziell ins Leben gerufene Rollenspielstudio, was neben Sonic Team, die dann nicht nur die Sonic-Spiele gemacht haben, sondern auch zum Beispiel Shining Force, und da kommen wir später noch drauf zu sprechen, die haben sich untereinander abgewechselt, diese beiden Teams, und haben dann die Rollenspiele und Action-Adventures fürs Mega Drive gemacht. Climax und Sonic Team haben die jeweils gebastelt, und Climax waren eben die Aufgabe bekommen haben, macht uns mal ein vernünftiges Zelda-Äquivalent da drauf auf der Konsole. Und da hieß es eben, ist es ja auch noch einer der sehr frühen Titel, die eigentlich gewesen, 93, 94. Wo, ja, okay, Mega Drive-Zeitung wahrscheinlich nicht mehr ganz so früh, aber ich habe es immer in Erinnerung, als ob es ein recht anfänglicher Titel gewesen ist während der Ära. Landstalker hatte eben das besondere Element, was es war, eben diese dreiviertel isometrische Perspektive, dass du nicht nur das von oben angeschaut hast, sondern wirklich eine Tiefenwirkung dadurch erzielt wurde, weil die Grafik eben so gezeichnet, gerendert wurde, damit es in der Form ausschaut. Hatte das Problem, das ist auch das einzige Manko, finde ich, am Spiel, eben dadurch, durch diese 3D-Perspektive, weil du auch kaum Schatten hattest an den Sachen, die du erkennen kannst. Du wusstest perspektivisch oft nicht, wie du wo springen musst, wenn du speziell in der Luft gewesen bist, und hast dich so oft verhopst und bist dann irgendwo unten gelandet. Du musst wieder eine halbe Stunde laufen, bis du dorthin kommst. Ja, das stimmt. Also diese schräg von oben Ansicht, das sah irgendwie echt alles total geil aus und hat auch, wie du schon gesagt hast, Eddie, so die Zelda-Mechanik einfach noch ein Stück weiterentwickelt und noch weitergebracht, aber genau dadurch, wie du schon meintest, Gregor, da fehlt manchmal so bei manchen Sprungpassagen, und davon gab es nicht wenige. Es wurde gegen Ende hin auch ganz viel, was ich ganz geil fand, für mich immer noch eins der, also das Intro hat bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen damals, weil es fängt ja quasi wie Indiana Jones an, ja, ne, dass du bist eben so eine Art Grabräuber in einer großen Fantasy-Welt, gehst, das Spiel fängt dann quasi an mit dem letzten Level, wo du dann im Spiel dann später erst landest, nach 30, 40, 50 Stunden, und da bist du eben in so einer, ja, verlassenen Mine, Höhle oder was auch immer das dort gewesen ist, und umgehst dann Todesfallen und springst dann du über Plattformen hin. Also das macht er alleine. Beinhart, und siehst dann auch irgendwie, und dass Steine hinter dir herrollen, also ganz viele Fallen, die dort abgefeiert werden, und am Ende fällt der Hauptdarsteller eben ins Wasser und fällt ein Wasserfall runter, und von dort aus fängt das Spiel an. Da muss man sich erst wieder hinarbeiten zu dem Level. Mhm. Aber diese kleine Passage, wo der Computer von alleine gezeigt hat, wie das Spiel aussieht, wie es funktionieren hat, hat schon einfach Bock drauf gemacht, hey, da möchte ich jetzt hin, das möchte ich mir angucken. Das wird, also sowas habe ich in der Form noch nie gesehen, einfach durch die Perspektive, wie es verbaut war. Ich hatte eh das, wenn ich mich zurückerinnere, das Gefühl, dass die Welt, also habe es jetzt ewig nicht gespielt. Riesig. Ne? Ich hatte das Gefühl, sie ist riesengroß. Groß. Man ist wirklich aus dem Anfangsdorf gekommen und es ging direkt links, rechts, nach oben, nach unten, und du hast Plattformen gesehen, wo du noch nicht hinkamst, und bist weitergegangen, dann warst du in der Stadt und da gab es im Schloss noch Passagen. Mercator, die große Hauptstadt. Du hast wirklich dauernd gedacht, irgendwie, alter Schwede, es gibt unendlich viel zu entdecken in diesem Spiel. Am Ende merkt man, dass es gar nicht so groß ist, weil das alles relativ connected ist, aber also man hat am Anfang wirklich gedacht, so, boah, hier gibt's richtig viel zu tun. Ja, das Gefühl, dass du wirklich in so einer Fantasy-Welt bist und super, ganz am Anfang eines riesigen Abenteuers, das haben die schon sehr gut gemacht. Du hattest sehr, sehr viel Freiheiten, hatte ich das Gefühl immer dort, wie du wo was angehen kannst. Da gab es ja auch sehr viele kleine Mini-Sub-Quests sozusagen, die nicht explizit dann rausgeschrieben waren, aber ich kann mich an Sachen erinnern, wie dem Casino, was dann unter der Stadt vergraben war. Ja, richtig. Und die Kammer, diese Totenkammer mit den 10 Rätseln. Alter. Da war diese Krypta mit 10 Räumen, und in jedem Raum war ein anderes Rätsel. Stimmt, du musstest einmal, wie war so eine Truhe vor dir, und du durftest aber nicht hingehen und sie aufmachen, hast sie direkt verloren, dann wurdest du angegriffen. Zum Beispiel, also Landstalker, ich bin echt extrem großer Landstalker-Fan, ich kann ja so mit mit Zelda und ähnlichen Spielen mittlerweile nicht mehr so viel anfangen, aber Landstalker ist zusammen in Shining Force wirklich so irgendwie das Gottesgeschenk der 16-Bit-Ära. 92 übrigens. 92 war es. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal auf der Tokyo Game Show war vor ein paar Jahren, da hatte Climax auch so einen ganz kleinen Stand. Und da haben die halt vom ersten Dorf, wo du auch Landstalker anfängst, haben die halt so ein Modell gebastelt, so ein richtiges Alter. Modell. Unter so einer Glasvitrine. Oh. Und ich glaube, ich habe davon 40 Fotos, weil ich das so geil fand. Und ich habe da überall. Bitte schick mir mal ein Foto rüber, dann kann ich es verlinken. Fällt mir auch was an. Das müsst ihr euch mal. Kann ich mal machen. Ich habe es hier gerade aufgemacht. Der Gregor wird das natürlich auch verlinken. So. Das japanische Cover, da sieht Landstalker richtig geil. Es hat auch diese Grafik, die man mag. Und dann haben sie es für die US-Auflage. Das hässliche Schwarz. Und jetzt guckt euch das nochmal hier an, wie kacke das aussieht in der US-Neuauflage. Da haben sie wirklich dem Charakter irgendwie Muskeln gegeben und, keine Ahnung, so einen westlichen Look. Mit Elfenohren und so. Und, wie sie das jedes Mal gemacht haben, leider. Die Gegner an sich, die sind schon original aus dem Spiel. Also eigentlich ist es, bis auf den Typen selbst, ist es gar nicht so weit davon entfernt. Aber wieder ein hervorragendes Beispiel, was hässliche auch Cover anbietet. Sega hat selbst nicht damit aufgehört, für westliche Versionen hässliche Cover zu machen. Ne? Also es gab zum Beispiel Shiren the Wanderer für den DS. Das ist ein Roguelike Rollenspiel, was du auf dem DS spielen kannst. Das hat so ein richtig cooles japanisches Anime-Artwork im Original. Und da haben sie anscheinend den Zeichner der alten Mega Drive Cover dran gesetzt, die Euro-Version zu machen. Das verlinke ich auch einmal kurz als Referenz. Einfach wir einmal, um ganz zu sehen, viel verlinken, wie Sega das macht. Von Landstalker gab es ja dann auch, glaube ich, einen Haufen, ich will nicht sagen Spin-Offs, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es sind das von den gleichen Machern ist. Es sind eigentlich Spin-Offs, die dann gekommen sind. Ja, auf PlayStation 1, Alundra, ist das von den gleichen? Alundra ist von den gleichen Entwicklern. Die sind dann von Climax sozusagen weggegangen und haben Matrix Studios dann ins Leben gerufen. Die haben später dann Alundra gemacht und Alundra 2. Alundra ist quasi der gleiche Held wie im ersten Teil. Also hier hieß er, glaube ich, Kyler oder so. Ich weiß nicht mehr, wie er hier offiziell hieß. Landstalker hieß er Nils. War es Nigel? War es nicht der Schatz von König Nigel, den du finden musst? Ich glaube nämlich nicht, dass Nigel... Nee, der hieß Nolo. Nol. Ja, Also Nolo. Auf Deutsch hieß er König Nolo. König Nolo und der Typ Englisch hieß Nils. Nils und deine Fee hieß Fiona, glaube ich. Fiona war es. Im Original Friday. Das ist übrigens eine relativ schreckliche deutsche Übersetzung. Ryle in Japan. Nils in Germany. Ja. Meine Leute, ich weiß doch so. Ja. Auf jeden Fall, das war geil. Spin-off hier Dark Crusader, ne? Genau. Saturn. Also kurz die Leute, die dann Landstalker gemacht haben, die waren an keinem weiteren Teil da mehr beteiligt, weil die sind dann weggegangen, haben ihr eigenes Studio gemacht mit Matrix, die unter anderem Alundra für die PS1 gebracht haben. Ein ganz, ganz echt gutes, da auch wieder richtig Zelda-Klon von oben top-down mit dem gleichen Hauptcharakter an sich, der in Träume reinsteigen konnte und echt knallhartes Level-Design und teilweise super düstere Stimmung und so weiter, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Aber nicht so gut wie Landstalker. Nein. Danach gab es eben die ganzen Fortsetzungen, die gekommen sind. Es gab ein Lady Stalker, das war für Super Nintendo, glaube ich. No? Ist für Super Nintendo rausgekommen. Damit da Lizenzschmuh nicht ist mit Sega, hat man eine Frau draus gemacht, damit dann auf dem Super Nintendo fortgesetzt werden kann, in einem halbgaren Spiel. Es gab auf dem Saturn danach Dark Savior. Was habe ich gesagt? Dark Crusader, ne? Dark Crusader. Dark Savior. Das habe ich nicht gezockt. Wie ist denn das? Bitte. Also ich fand es echt ziemlich cool. Das war von der Mechanik genauso so schräg von oben. Natürlich jetzt alles ein bisschen erwachsener und größer für den Saturn und so. Und das hat ein besonderes Feature, du konntest in Kämpfen die Gegner nicht nur besiegen, du konntest sie quasi auch, einsammeln, so ein bisschen Pokémon-mäßig und die dann später in Duellen für dich kämpfen lassen. Mhm. Also das war relativ originell und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, es hat halt viele verschiedene Ausgänge derselben Geschichte. Also du hast angefangen auf so einem großen Tanker und musstest irgendwie so ein Monster wieder einfangen, was irgendwie aus dem Frachtraum geflohen ist und hat sich aufgemacht Richtung Kabine, da wollten Captain umbringen. Und je nachdem, wie lange du gebraucht hast, also du konntest den Captain retten oder halt zu spät kommen, ist dann die Geschichte in verschiedene Richtungen gegangen. Und es gab, glaube ich, am Ende sogar 5 verschiedene Timelines, die sich auch teilweise überlappt haben. Also einer der Gags war, du läufst in irgendeinem Level hast du auch so eine Plattformeinlage und springst irgendwo so einen Turm hoch und auf einmal kommt neben dir so ein Ziegel aus der Mauer und drückt dich runter und du kannst auch nicht gewinnen, du fällst auf jeden Fall runter und du verstehst überhaupt nicht, warum auf einmal so ein Ziegel aus der Mauer kam und deine Figur runtergeworfen hat. Und später erfährst du aber, dass du selbst es bist, der diesen Ziegel raushaut. Also da überlappen sich so die Zeitlinien. Es war ein cooles Konzept auf jeden Fall. Es war nicht mehr so straight, sag ich mal, wie Landstalker vom Storytelling her. Vielleicht ein bisschen verworrener, aber eigentlich auch ganz geil. Ich habe es leider zu der Zeit nie gespielt. Ich habe es mir irgendwann mal nachgeholt. Also ich habe es für den Anfang habe ich mir kurz angeschaut, der auf diesem Schiff eben spielt, wo du dich dann schon, ja, wo es dann schon entscheidet, wie es mit der Story weitergeht, obwohl du es noch gar nicht weißt, wie du dann aus dem Schiff flüchtest. Nee, das wird ja auch nicht gesagt, beeil dich oder so. Man lässt den Spieler einfach mal machen und je nachdem, wie lange er braucht, also rein was so die öffentliche Reception sozusagen vom Titel angeht, ist, Dark Savior hat nicht so gute Wertungen bekommen wie Landstalker damals und hat auch nicht so einen Effekt gehabt. Es gab später dann noch ein Spiel in der Reihe, was auch nicht besonders gut war als Dreamcast mit Launch-Titel Climax Landers oder genannt, glaube ich, Timestalkers hier in Europa, was dann auch wieder mit dem eigentlich gleichen Hauptcharakter ist, aber ein Dungeon-Crawler gewesen ist, wo du dann in zufallsgenerierten Kerkern herumläufst mit und Gegner bekämpfst. Also ich habe es damals auch gespielt. Ich kann mich erinnern, dass ich den ersten Screenshot gesehen habe und gedacht habe, die Zukunft ist da. Weil Rollenspiel komplett in 3D gerendert, in High-Quality-3D-Grafik. Oh. Ja, das hat mich aber geflasht trotzdem, damals. An der Uni am Rechner, wo ich das gesehen habe, anstatt zu arbeiten. Wie immer halt. Wie immer, wie jedes Mal, wie heutzutage auch. Aber leider hatte das nicht mehr viel mit dem Glanz der alten Serie zu tun. Und Landstalker ist ein echt ganz, ganz großes Ding, was eben auch, ja, schaut es euch heute mal an. Also nach wie vor, ich muss echt sagen, ich bin extrem großer Landstalker-Fan. Wenn das irgendwann für, weiß nicht, Virtual Console, Xbox Live, Marktplatz, PS3, ist mir egal, aber wenn das nochmal veröffentlicht wird, wirklich, Leute, ladet es euch runter, kauft es, spielt es, ist immer noch eins der besten Action-Adventures aller Zeiten und steht Zelda wirklich nichts nach. Also ich will jetzt hier keine Fangrabenkriege nochmal anfangen, aber man muss objektiv sagen, es ist nicht schlechter als Zelda. Doch. Meiner Meinung nach sogar besser. Nein, also, kurz bevor wir gleich nochmal eine kleine Pause machen, es war mal angedacht, dass ein Remake kommen soll, eine Neuauflage für die PSP, deswegen war wahrscheinlich das bei der Tokyo Game Show dort aufgebaut, dort gewesen ist. Zugelassen war das, ja. Ist leider nie was draus geworden. Ne? Erste Bilder sind davon gekommen, von dem Remake, von der Neuauflage, aber seitdem Missing in Action. Nicht mehr da, leider. Mann, finde ich so schade. Ich befürchte fast, dass Leute, die das heute zocken, mit der Steuerung und dieser ISO-Ansicht und so, dass das in einem frustrierenden Erlebnis vielleicht endet. Aber irgendwie wieder so typisch Sega. Ne? Das Feature, was das Spiel eigentlich wirklich von der Konkurrenz abhebt, ist aber auch das Feature, was die meisten völlig abschrecken lässt. Nämlich diese 3D-Schräg-von-oben-Grafik, die bewirkt, dass du nicht richtig von einer Plattform zur anderen springen kannst, weil man darf auch nicht vergessen, das Mega Drive Pad damals, das hat ja nicht mal annähernd so die Sensibilität, die Pads heute haben. Ja, vor allen Dingen, du konntest, glaube ich, auch nicht. Du hattest ja echt nur 8 Richtungen. Du konntest dich nicht so. Die ISO-Perspektive wäre nicht das Problem, wenn du dich einfach komplett frei bewegen könntest, aber du konntest ja dann auch immer nur in. Ja, so 45 Grad Winkeln. Genau, in 45 Grad Winkeln dich bewegen und dadurch ist das. Die Frage ist, konntest du die Steuerung damals so umstellen oder hat die so funktioniert, wenn du nach unten drückst, dass er nicht direkt unten auf den Schirm gegangen ist, sondern unten links zum Beispiel, dass es zu der Perspektive korrekt war? Ja, je nachdem, wie du gestanden hast. Also, wenn deine Figur schon so nach links gedreht stand, du hast einfach nach unten gedrückt, ist er auch wirklich nach unten gegangen. Ja, das ist also, immer in die Richtung, die du geguckt hast, aber du hattest halt immer nur so 45 Grad Abstand. Du musst dich dann nochmal neu auflegen, müssen sie irgendwie eine Steueroptimierung oder so reinhauen, aber. Das hat man damals, hat man es verziehen irgendwie. Oder es kommt, oder die packen damals Enterhaken halt mit dazu getoppt, oder sowas. Enterhaken funktioniert ja immer. Oder das Prince of Persia-Ding hier zurückspulen. Ja, absolut. Nee, dann lass uns mal eine kleine Pause machen. Wir klären die letzte gleich Pause, mit den, die vor, letzte dem Pause vor dem letzten Finale. Jetzt nehme ich ab. Ole! Gut, dann sind wir wieder zurück von dieser ausgedehnten und sehr erholsamen Pause. Wir laufen doch noch nicht, oder? Doch, wir laufen, oder? Das war mir nicht klar. Entschuldigung. Ja. Muss ich kurz meine Zunge aus Wolfs Ohr nehmen. Ja, ich ziehe mich auch wieder an. Alles klar. So, wir waren gerade bei Landstalker angelangt. Also, wie gesagt, ein ganz einzigartiges, an sich einzigartig, wo ist denn hier die Zunge, ist wieder kaputt heute, ein an sich einzigartiges Spiel, was aber, das möchte ich nochmal kurz mit reinwerfen, versucht wurde quasi nochmal ein bisschen zu wiederholen, den Erfolg auf dem Mega Drive später, ein paar Jährchen später durch von Treasure entwickelt. Ein Spiel, was ja wie Landstalker ein bisschen aussieht, aber leider nicht mehr viel damit zu tun hat. Light Crusader hieß es damals. Richtig. Das habe ich Wolf kurz nochmal gezeigt. Das ist hier auch nochmal speziell verlinkt, das Intro von dem Spiel, weil Light Crusader ist für mich das Spiel mit der schlechtesten Mega Drive-Musik. Weil dort. Das stimmt, das klingt wirklich. Also, es hört sich an, als ob da Katzen gequält werden die ganze Zeit damit. Ist nicht so schön. Ja? Aber es passt dadurch ja auch zum Spiel. Es ist passt auch leider so auch zum Spiel. Das Spiel selber ist ein isometrisches Action-Adventure. Gar nicht mal so light. Es ist ja nicht wirklich light oder auch nicht wirklich good oder was auch immer. Es ist. Ich vergleiche es fast schon gerne mit so einer Art Diablo, kann man es eigentlich nennen. Aber Diablo mehr in der Action-Adventure-Richtung einfach. Du bist als ein Typ in einer Stadt, in einer Mittelalterstadt, und unter der befindet sich ein riesiger Dungeon, der ganz, ganz weit runter geht. Und der ist eben nicht, kennt man. Der ist eben nicht so Diablo-mäßig mit Loot oder sowas gefüllt, sondern du musst dort herausfinden, warum Monster dort rauskommen, und ist alles eben mit so Action-Adventure-mäßigen Rätseln und Endgegnern und Bossen aufgefüllt. Und alles irgendwie, ja, es hat sich wieder nicht so toll gesteuert wegen der ganzen isometrischen Geschichte, dass du Probleme hattest, davon nämlich deine Sprünge zu machen. Das Sprungverhalten war noch schlechter als in Landstalker, weil du dort wirklich frei in alle Richtungen gehen konntest und dadurch regelmäßig von Plattformen abgerutscht bis runtergekracht, ja, bis sonst nix. Was gemacht hast. Es gibt es halt hatte, nur Landstalker. Es hatte an sich ein ganz nettes Design gehabt, vor allem wenn es später gegen Ende dann hingegangen ist. Du hast dann am Ende bist du durch die Zeit gereist mit dem Ritter und hast dann Bosse in verschiedenen Zeitepochen bekämpft, unter anderem einen ersten Weltkriegspanzer. Und Cowboys, ne? Und Cowboys oder irgendwie sowas. Das war doch ein ganz cooler Super Ansatz, Idee, aber war für, also dafür, dass ich mit diesem Spiel in den Händen nach Hause gegangen bin, weil es von hinten auf der Packung aussah wie Landstalker, doch schwer und bitterlich enttäuscht. Das war eine Augenwischerei. Das war eine Augenwischerei. Deswegen einfach ignorieren. Deswegen kann man Landstalker einzigartig. Dafür, es war aber nicht das natürlich das einzig Gute, was dann Sega quasi als ihren ausgebaut, während Climax an Landstalker gearbeitet hat. Sag es. Hat Sonic Team quasi ja, an einer anderen Serie gemacht und das Strategie-RPG erfunden mit Shining Force. Oh, das, jetzt bin ich erregt. Auch Climax. Nee, das war Sonic Team. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wir können es gerne mal nachchecken. Google it. So, ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Ich habe es gegoogelt und es stellt sich heraus, wir hatten beide irgendwie recht. Also ich meinte eigentlich nicht das Sonic Team, weil Sonic Team waren die Sonic-Spiele gemacht hat, sondern Sonic Software Planning, später auch bekannt als Camelot. Und die haben damals gemeinsam mit Climax Shining in the Darkness und Shining Force das erste Spiel entwickelt. Von da an hat Sonic Software Planning oder besser gesagt Camelot dann die Shining-Serie selbst übernommen mit Shining Force CD, Shining Force 2, Shining the Holy Ark und so weiter und so fort. Waren die dann dafür zuständig. Aber letzten Endes in der großen Diskussion, wer dafür zuständig war, hatten wir beide recht. Na gut, wieder zurück zum Podcast. Wir bewegen uns von der Kernaussage zurück, nämlich, dass Shining Force fürs Mega Drive eins der fucking normalen besten Spiele aller Zeiten ist. Genau. Und da lasse ich bis heute nichts drauf kommen. Wirklich auch eines meiner absoluten Lieblingsstrategiespiele mit Warsong, Langrisser. Der Langrisser. Aber da vielleicht ein andermal zu. Aber jetzt erstmal zu Shining Force habe ich eine Story. Und zwar, bei Shining Force ist es so, man verliert einen Kampf, wenn der Hauptheld stirbt. Alter, ich glaube, wir können dieselbe Geschichte erzählen, ohne dass ich sie kenne. Ja, pass auf. Okay. Das war bei mir so. Und man kann ja die Helden ab, ich glaube, Stufe 10 war es bei Shining Force 1, bei Shining Force 2 war es, glaube ich, Stufe 20, aber ich weiß nicht, kann man die upgraden. Das heißt, sie können ihre Klasse upgraden und dann neue, bessere Waffen benutzen und kriegen halt dann wieder bessere Charakterwerte, wenn sie aufsteigen, ab einem gewissen Befördern, wie es hieß. Genau. Man kann sie befördern. Du kriegst halt, immer wenn du 100 Erfahrungspunkte hast bei Shining Force, steigt dein Charakter ein Level auf. und kriegt dann klassentypisch dann halt mehr HP und neue Zaubersprüche und so. Und das geht aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du ab Level 10 dann deinen Charakter upgradest in der Kirche, kriegt er wieder mehr Erfahrungspunkte, neue Charakterwerte. Wenn du das nicht machst, bleibt der irgendwann schlecht. So, und jetzt ist aber die Prämisse bei Shining Force, dass der Hauptheld, der darf nicht sterben. Wenn der stirbt in der Schlacht, bist du Game Over. Also, was habe ich, als ich das erste Mal gezockt habe, habe ich gedacht, klar, dann werde ich alles andere machen, als den in die Schlacht schicken, weil der soll ja überleben. Quasi wie der König bei Schach. Es ist wirklich so. Und dann habe ich meinen Hauptheld, als ich das erste Mal Shining Force gespielt habe, nie kämpfen lassen. Also wirklich fast nie, wodurch der Typ immer auf Level 1, 2 oder 3 war. Und in späteren Leveln musst du aber dann mit ihm angreifen und kriegst sofort auf die Fresse und er ist sofort tot und du hast ihn nicht upgradet und du schaffst auch nicht mehr Gegner zu killen später und war quasi in der Sackgasse und konntest nicht durchzocken, weil mein Hauptheld zu schlecht war. Als ich es dann zum zweiten Mal gezockt habe, habe ich es genau umgekehrt gemacht. Ich habe quasi die Gegner immer angeknuspert und dann mit meinem Hauptheld vernichtet, damit er die 48 Erfahrungspunkte kriegt, was das Maximum war für einen gewonnenen Kampf, sodass man mindestens 3 Kämpfe braucht, um ein Level aufzusteigen. Und der Typ wird halt Ultimate Kick-Ass, wenn du den upgradest, und wird halt einfach der stärkste von all deinen Charakteren. Das heißt, wenn der Hauptheld richtig gut ist, hast du einigermaßen Spaß mit dem Spiel. Und das habe ich aber halt damals völlig falsch gemacht. Mhm. Also das war wirklich, das ist wirklich blöd. Das ist exakt fast dieselbe Geschichte. War bei mir auch so. Also ich habe irgendwie auch so meine ersten paar Schlachten geschlagen. Man hat so seine 4-5 Charaktere bis dahin. Und dann ist auch das erste Mal mein Hauptheld gestorben. Und dann wachst du halt im letzten Dorf wieder auf und merkst, dass die Hälfte deines Goldes aber weg ist. So viel kostet das nämlich, ein Game Over. Also ist nicht das komplette Game Over, aber die Hälfte des Goldes ist weg. Du musst ja ein bisschen bezahlen dafür. Und das hat mich auch so in Panik versetzt, dass ich den ab dem Zeitpunkt immer so unten links in die Ecke gestellt habe, damit er auch ja nicht von irgendwem angegriffen wird. Und ganz am Ende beim Endfight, da musst du ja mit dem Helden, musst du ja mit dem Schwert dann irgendwie hier Dark Soul den Drachen besiegen. Und das kann auch nur der Hauptheld. Ja. Und wenn man es so macht wie wir beide, den nämlich bis zum Ende auf Level 1 lassen, aus Angst, dass ihm irgendwas passiert. Wahrscheinlich kommt man gar nicht bis zum Ende. Nee, also dann kannst du es de facto einfach nicht mehr durchspielen, das funktioniert nicht mehr. Und das Krasse ist, bei Shining Force 1 war es, glaube ich, auch noch so, dass du nicht endlos Schlachten hattest, wie bei Shining Force 2, wo du zurück auf irgendwelche Spielfelder konntest und deine Level, deine Helden aufleveln konntest. Bei Shining Force war quasi festgelegt, wie viele Erfahrungspunkte man im Spiel kriegen kann. Also es gab einfach eine gewisse Anzahl von Schlachten und es gab keine Random Encounters, wenn man so will. Und deshalb musste man da schon einigermaßen überlegt rangehen. Bei Shining Force 2 war das Ganze ja ein bisschen offener und auch noch geiler. Also das Besondere, speziell, ich habe es ja ein bisschen angesprochen, dass man so speziell an dieses Spiel rangehen musste, eben dass Shining Force 1 damals eigentlich ein Genre mit erfunden hat. Es war ja nicht nur mehr klassisches Rollenspiel oder klassisches Strategiespiel, sondern hat beide Genres so kombiniert, dass du herumläufst im Spiel, wie bei einem Rollenspiel, durch Städte, mit Leuten redest, Geschichte erlebst und so weiter. Und wenn es dann zum Kampf gekommen bist, dann hast du eben ein großes, fast schon schachbrettartiges Feld, wo du dann deine Spielfiguren hattest, die alle ihre eigenen Züge machen konnten, ihre eigenen Attacken, wenn du sie dann aufeinander zugelenkt hast, nahe benachbarte Felder können angegriffen werden und dann kommen diese geile Animation zwischendurch, wo die beiden dann Kontrahenten sich gegenüberstehen, was nochmal dieser eigentlich simplen Grafik nochmal ein bisschen mehr Pfiff gegeben hat. Und das war eben so ausgefächert, dass du wirklich dich auf große, lange Schlachten konzentrieren kannst, zwischendurch aber noch ein Rollenspiel dort erlebst. Und so eine Geschichte, wie euch beiden dann passiert ist, da merkt man bei Shining Force 1, dass das Konzept eben noch so neu und so frisch war, dass sich die Entwickler einfach gar nicht hätten ausmalen können, dass dort, da kann jemand in eine Sackgasse geraten, weil er das und das nicht macht. Mhm. Das wurde dann im zweiten zum Beispiel dann eben aufgelockert dadurch, dass es die Möglichkeit gab, zwischendurch mal andere Kämpfe zu machen, die nicht mit der Story zu tun haben. Das, was sie auch nochmal, wo ich das Spiel vor ein paar Monaten nochmal gespielt habe, herausgefunden habe, wenn du dort stirbst in einem Kampf, behältst du die ganzen Erfahrungspunkte, die du zwischendurch gemacht hast. Das heißt, selbst wenn du verlieren solltest, hast du zum Beispiel ein bisschen Fortschritt gemacht und bist nicht total demotiviert und demoralisiert, wenn du eine halbe Stunde umsonst gekämpft hast, was auch ein sehr großer Faktor ist. Was bei Shining Force auch immer so geil war, es gab Charaktere, also man konnte unheimlich viele Mitstreiter finden. Ich glaube, man, ich weiß nicht, wie viel konnte man in einen Kampf mitnehmen? 10 oder so? Boah, ziemlich jede Menge auf jeden Fall. Und auf jeden Fall gab es aber halt weitaus mehr Charaktere, die man spielen konnte. Und jeder hatte, manche konnten fliegen, manche konnten diagonal angreifen, Bogenschützen, konnten über zwei Felder angreifen. Es gab Zauberer und alles Mögliche. Und das Geile bei Shining Force war, dass die Leute, die wichtig waren, hatten ein Porträt. Die hatten ein Bild. Wenn man die angelabert hat und ein Bild aufgeploppt ist von denen, wusstest du, geil, den werde ich wahrscheinlich irgendwie akquirieren können. Ich muss irgendwas machen, damit der mein Team joint. Und das war halt zum Beispiel noch geiler in Shining Force 2, weil du ganz oft irgendwelche Charaktere gabst, zum Beispiel einen Golem, der irgendwo Claude der Golem. Ja, genau, der irgendwo tolle Namen übrigens alle. Der irgendwo zusammengesackt in der Ecke saß und du wusstest nicht genau, der hatte ein Bild, ein Porträt, das heißt, du wusstest, den kannst du irgendwie kriegen, aber du wusstest halt nicht genau wie. Und das waren dann so die kleinen Rätsel, wie kriegst du halt die Leute in deine Party? Und das hat unheimlich Bock gemacht, dann sich ein Team zusammenzustellen mit geilen Kämpfern. Am Anfang denkt man, die Birdman, die sind alle gut, die sind aber eigentlich alle scheiße. Dafür können sie sich schnell und weit bewegen und so. Ja, manche Charaktere, die waren echt schwer zu finden. Also ich erinnere mich bei Teil 1 so ziemlich, ja, im letzten Kapitel, es gibt ja 8 Kapitel, im letzten Kapitel bist du in einem Dorf und da hängt am Busch so ein ganz kleiner Zettel. Also man muss wirklich hingucken. Ja. Und wenn du dann anklickst mit der Figur diesen Zettel, dann liest du halt, wie Hattori Hanzo natürlich wieder, der Ninja, ich bin irgendwo, hol mich da. Und wenn du ihn dann abholst, gehört er auch zu deiner Party. Aber kannst auch leicht übersehen. Aber es war schon echt die Motivation halt. Ah, du hast immer nach neuen und besseren und kräftigeren Mitstreitern. Ich hab mir den Arsch abgefreut, wenn man irgendwo hinkam und da war einer mit Porträt und man wusste, geil, den darf ich bald. Allein bei Teil 1 Sylo, der Werwolf. Wie cool, als er endlich den Werwolf hat, das mit seinem Metallclown. Ey, das war ja wohl der derbste. Das und war ich weiß noch, ich habe Shining Force 2 habe ich zuerst auf Japanisch gezockt. Und hatte, das war wirklich das klassische Problem, dass ich nicht weitergekommen bin. An einer Stelle in Shining Force 2 muss man, glaube ich, da ist in einer Stadt ein großer Baum und da muss man irgendeinen Gegenstand benutzen. Dann öffnet sich unter dem Baum eine Treppe und man kommt in irgendeinen Dungeon oder so. Selbstverständlich. Und das, auf Japanisch wusstest du das nicht, ja. Da stand halt ein Hinweis, benutze hier das Buch, bla bla bla. Und da bin ich halt nie drauf gekommen. Das heißt, ich konnte Shining Force 2 dann erst dann weiterzocken, als ich es auf Englisch hatte. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch der Welt, dem Shining Force 2 nicht so gut gefällt wie der erste. Ja, ich finde den ersten wahrscheinlich. Ich fand den zweiten auch um einiges. Aber eigentlich einfach ist er auch geiler. Er ist freier und größer und es gibt mehr Figuren, aber ich weiß nicht, ich komme nicht drüber hinweg. Ich mag einfach den Stil vom zweiten nicht mehr. Das geht mir. Also von Teil 1 zu Teil 2, das ist so ein krasser Bruch. Ja, das ist mir wie echt alles zu kindisch. Man muss wirklich mal drauf achten, dass der Stil im ersten noch echt anders ist als beim zweiten. Ist es? Hab ich jetzt gar nicht so im zweiten hast du dann diese komische Ninja-Ratte Slade und irgendwie auch der Golem sieht nicht mehr cool aus. Der Werwolf ist auf einmal so ein netter, freundlicher Werwolf. So. Irgendwie der Stil, ich mochte das einfach nicht. Mir gefiel einfach so der ganze, wie es sich angefühlt und wie es ausgesehen hat. Habe ich eigentlich nicht vor zwei. Also gefühlt, aber es ist schon Ewigkeiten her. Aber eigentlich war es das bessere Spiel, das weiß ich schon. Aber in meinem Herzen ist Shining Force 1 halt irgendwie immer noch der Bad Motherfucker der Shining Force Spiele. Da sagt auch niemand was dagegen, das ist natürlich persönliche und Präferenz. Was ich sehr gut fand bei Shining Force 1, es gab ja, irgendwann kam ja der Trick raus, musstest du eingeben im Optionsmenü und dann konntest du deinen Figuren auch eigene Namen geben. Also normalerweise konntest du ja nur deinen Hauptheld so benennen, natürlich nach dir immer. Aber mit diesem Trick konntest du auch die Figuren so selbst benennen und das fand ich auch sehr geil. Also heute ist man ja dran gewöhnt, du kannst deine Figur customizen bis dort hinaus, das ist ja nichts Neues mehr. Aber damals schon mal die geheime Möglichkeit, jeder Figur einen eigenen Namen zu geben, hat man natürlich die besten Kumpels genommen, irgendwie die heiße Magierin, die hast du dann so genannt wie das Mädel, in das du gerade verknallt bist und so. Das war schon nett. Heutzutage gibt es sowas einfach nicht mehr. Ja. Nee, Shining Force war auf jeden Fall geil. Was ganz Spezielles. Bevor die Leute sich dann beschweren, natürlich, Rollenspiel mit Strategie gab es auch vorher schon, aber nicht in der Form, wie Shining Force das gemacht hat. Also Nintendo hatte schon ein paar Jahren vorher Fire Emblem gemacht, was dann später bei uns auch nochmal in der Neuauflage rausgekommen ist. Die hatten aber nicht nur die Elemente mit den Kämpfen gehabt, dass die über dieses Schachbrettmuster ablaufen, aber nicht diese Symbiose mit dem Rollenspiel, was nochmal mit dazu war. Du bist ja nicht in frei begehbare Städte gegangen. Und das gibt es in der Form wirklich auch nicht mehr. Ne? Also wenn du Strategie-RPG hast, die sind meistens so limitiert in der Form, dass du wirklich dann Städte bestehen nur noch aus Karten, die du anklickst, Städte sind dann wirklich nur Pulldown-Menüs, wo es dann eine Taverne oder sonst was gibt. Hier war es wirklich ein vollwertiges Rollenspiel, sogar mit Oberwelt und allem drum dann im zweiten Teil. Aber das scheint ja mit Final Fantasy 13 und auch Resonance of Fate und wie sie alle heißen, so Rollenspiele heutzutage, die scheinen das weg zu rationalisieren und das gefällt mir überhaupt nicht, weil das war für mich immer was ich geliebt habe bei JRPGs, war einfach, dass man eine Oberwelt hat, dass man in eine Stadt kommt, dass man in der Stadt rumläuft und das in den Waffenshop geht, das war immer das Erste, du gehst in den Waffenshop und guckst, was gibt's, was mich verbessert, wo muss ich grinden, damit ich mir die neueste Waffe kaufen kann. Das gibt's, jetzt gibt's nur noch Menüs. Man muss aber der Fairness halber zugeben, das ist auch bei Shining Force, also bei Shining Force CD, dann fürs Mega CD, da war es auch, das war das erste Spiel, wo es keine richtigen, genau gab es keine richtigen Stände mehr, also auch Shining Force hat es leider schon gemacht. Ja, obwohl ich auch nie verstanden. Also obwohl es wurde dann der dritte Teil für den Saturn nachher, hatte doch wieder Städte, genau, richtig, ne? Da kam, das war wieder ein richtiges Shining Force mit Oberwelt, mit Städten, mit Charakteren, die man trifft. Aber Shining Force CD, wo sich jeder drauf gefreut hat, das waren wirklich nur noch Kämpfe. Und die Städte dazwischen waren so ganz einfache. Ja, du konntest doch nicht mal rumlaufen. Das waren, glaube ich, du konntest eine Straße hoch und runter gehen, da waren verschiedene Läden und das war es auch im Prinzip. Ja, da merkt man, wo dann, das, wenn das Budget nicht mehr da ist, um da wirklich große Städte auszukleiden, was, glaube ich, auch dann am meisten wegnimmst. Also das, was du gerade angesprochen hast, Eddie, ist natürlich auch, glaube ich, ein ganz großes Fass, was man an anderer Stelle mal aufmachen müsste, wie sich die Rollenspiele dann heutzutage hierhin entwickelt, entwickelt haben. Wir wollen es auch hier nicht zu sehr dann down irgendwie machen lassen. Ne? Ja. Nee. Jetzt sind wir alle deprimiert. Ja, aber Shining Force, echt gut auf dem Mega Drive gewesen, auf dem Mega CD. Habe ich leider nie die Version gespielt, die wollte ich mir mal zulegen, aber die ist so selten mittlerweile und kriege ich auch für kein vernünftiges Geld mehr zu. Ich habe sie ja zu Hause. Ja, ich gebe dir einen Zehner für. Richtig. Vielleicht dafür. Klappt das ja. Deal. Nein, ja. Aber Shining Force 3 dann nochmal aufgelegt für den Saturn letzten großen Fassung. Hierzulande auch nur ein Drittel des Spiels erschienen. Genau, es war eigentlich die erste Episode, ne? Ja, es war das ganze Spiel war also eigentlich nur ein Drittel. In Zeiten, wo es eigentlich noch keinen Episodic-Content gegeben hat, hatte Sega eben eigentlich ein großes Spiel gemacht und das in drei Spiele aufgeteilt. Shining Force 3, Episode 1, 2 und 3. Davon ist in Europa nur die erste rausgekommen, auch total nur Shining Force 3 benannt, ohne dass der Episodencharakter durchgestellt wurde, und die restlichen sind eben nicht rausgekommen, weil der Saturn da mittlerweile schon langsam am Abflöten war. Also da ist nichts mehr. Ich habe auch nur die erste gespielt. Also die anderen habe ich nie zugesehen. Aber die ist auch an sich ziemlich brillant. Ja, das war wieder original Shining Force. Alles noch ein bisschen größer und grafisch netter und alles noch epischer, aber im Prinzip Shining Force, wie wir es haben wollen. Das ist ohnehin, ich hoffe so, dass irgendjemand mal ein richtig geiles, also entweder ein Remake vom ersten, wir mögen ja alle keine Remakes, unoriginell und so, aber davon hätte ich gern eins. Oder noch besser ein richtig neuer, geiler Shining Force-Teil. Und nicht so eine halbgare Kacke da. Also ich will ein richtig geiles Shining Force. Mit, weiß nicht, 400 Figuren zur Auswahl, mit einem Mehrspielermodus, wo am Ende sich zwei Armeen treffen und so. Das hätte ich gern, ohne Scheiß. Da würde ich richtig viel Kohle für bezahlen. Also Sega hat mittlerweile ja dank den ich glaube, die heißen mittlerweile Sega WoW, die Entwickler. Das war Overworks, die früher früher Phantasy Star und Skies of Arcadia gemacht haben und jetzt Valkyria Chronicles wieder ein einigermaßen fähiges Rollenspielteam. Und denen würde ich das zum Beispiel zutrauen, weil Valkyria Chronicles schon ziemlich geil gewesen ist als Strategiespiel vom Look, vom Spielprinzip her, dass da nochmal ein vernünftiges Shining Force kommen würde, was diese Werte, die die alten Shining Force Spiele vermittelt haben, und Wert des Spiels ist eben nicht 2D-Grafik von oben, sondern der Charakter, wie es sich gespielt hat, die Abwechslung der Charaktere, die Welt, die du entdeckt hast. Eben, und vor allem, es darf halt nicht nur Strategie sein. Nein, genau. Es muss so ein Mega-CD-Ding. Es muss den Kern sagen. Ich glaube, die könnten dann dementsprechend da was haben. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Setzt euch mal hin und macht verdammt nochmal einen geilen Shining Force-Teil. Ja. Die Shining Force gehört natürlich auch zur, was der Name schon aussieht, zur Shining-Serie. Die Shining-Sachen auf dem Mega Drive später dann auch im Saturn fortgesetzt und ich glaube auf PS2 kamen dann auch etliche Ableger raus. Ist eigentlich eine Art Rollenspielserie, die kein festes Genre hat an sich, weil das war quasi das Rollenspiel-Action-Adventure-Strategie-Label von Sega. Dort wurde eben so diese Strategie-Rollenspiele wie Shining Force reingetan. Später gab es Action Adventures, Shining Tears und Shining Wisdom, Shining the Holy Ark, ein ganz, ganz toller Dungeon Crawler für den Saturn, und davon hieß der Vorgänger für das Mega Drive Shining in the Darkness. Das war eigentlich der erste Teil der Shining. Eigentlich der erste Teil der Shining, wo die Shining-Serie etabliert wurde. Meinst du vorhin bei Landstalker, das hat sich auch darüber hinaus dann getragen, diese typischen Elemente, was Shining verbunden hat, ähnlich wie Final Fantasy. Du hattest Elemente, die gleich waren. Die Herbs, die Items, die du hattest, sahen gleich aus in Anspielen. Die hatten dieses Überkreuzmenü, so. Hatten die beide. Die hatten den Grafikstil, ja. Und so weiter. Shining in the Darkness war aber kein Strategierollenspiel oder was anderes, sondern es war eine Hommage oder ja, es war daran orientiert an diesen klassischen alten Computerrollenspielen wie Wizardry, wie Ultima, ja. Ungefähr. Du bist dort in der Stadt auch gestartet und da war ein ganz, ganz riesiger Dungeon mit angeschlossenem Turm da dran und du bist in der Ego-Perspektive durchgelaufen, hattest ganz, ganz mieses Automapping dort, kann ich mich noch erinnern, wo du einen Zauberspruch machen musst, damit du weißt, wie du dort drin bist, aber im Endeffekt war es ein riesiger, endloser Dungeon, den du total orientierungslos durchgewandert bist. Die meiste Zeit. Ja, das Geile ist, ja. Ich habe das so bis zum Abwinken gezockt, dass ich tatsächlich Orientierung hatte in diesem Dungeon. Schlimm, ne? Also irgendwann hatte ich auch. Man wusste halt irgendwann wirklich genau, jetzt rechts, jetzt links und bist da durchnavigiert, am Ende ging's halt, aber und ich glaube, heute wird das keinen mehr bocken. Nee, das ist eins, nee. Das wirklich sehr, sehr anstrengend gealtert ist. Ja. Also du kannst das heutzutage nicht mehr wirklich, ohne dass du Aggressionen bekommst, spielen. Ja. Man will ja nicht verweichlich klingen, aber es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel so ein vernünftiges Automapping, die gehören mittlerweile einfach dazu. Also so ein Spiel wie Shining in the Darkness ohne eine vernünftige Karte, da wirst du echt bekloppt. Ja. Also da habe ich jetzt auch keinen Nerv mehr, so ein Dungeon auswendig zu lernen. Nee, also Shining the Holy Ark funktioniert besser in dem das Fall. Da ist auch besseres Automapping, besseres Leveldesign und wirklich ziemlich abwechslungsreich. Nicht, dass du da wirklich Ewigkeiten nur durchlaufen kannst. Also das kann ich heutzutage auch noch echt empfehlen. Echt eins der besten für den Saturn, was hier rausgekommen ist. Aber Shining in the Darkness war so der erste Versuch, dort mal ein bisschen was zu machen. Zu der Zeit, wo es gekommen ist, war es nett, war es cool. Ne? Aber das wurde schon ein Achtungserfolg. Also es war ein kleiner Achtungserfolg und ist eben der Startschuss für das Shining-Label gewesen, wo dann eben ganz viele andere Spiele dort erschienen ist. Etwas, was nicht zu Shining dann gehört hat, was dann ja auch quasi auch nochmal ein bisschen Zelda-like geworden ist und in den späteren Zeiten von oder in den letzten Jahren des Mega Drives rausgekommen ist, war auf Englisch ist es Beyond Oasis, auf Deutsch The Story of Thor. Fand ich super. Muss ich sagen, sehr, sehr überbewertet. Fand ich super von der grafischen Seite her. Leider war das vom Spielprinzip zu sehr, ja, ich will nicht sagen Beat'em-up, aber zu actionreich. Das hat auch einfach nicht so den Tiefgang gehabt, den es gerne gehabt hätte. Leider nicht. Aber ich habe es tatsächlich gern gezockt. So. Ja. Aber Das System, also du konntest ja im Laufe des Spiels dann so vier Flaschengeister, Djinns. Ja, der eine war halt irgendwie, du hast so eine kleine Fee, der andere war so ein Pflanzengeist und so ein Feuergeist und so. Ja, ich glaube, das. Also fand ich auch schon ganz gut. Also das einzige Spiel, wo der Hauptcharakter Prinz Ali heißt, glaube ich. Prinz Ali, ja. Prinz Ali, der dann ein Aladdin-mäßiger Typ gewesen ist, der Grabräuber oder irgendwelche Schätze entdecken muss. Also, die Story habe ich auch nicht mehr komplett im Kopf, aber es war schon sehr, sehr, ja, wollte wie so eine Art erwachseneres Zelda 3 ein bisschen wirken. Mit ein bisschen mehr mit Oberwelt, mit Schwertkämpfen, mit was das hervorstechende Merkmal fand ich, waren dort wirklich die Grafik und die Animation, speziell vom Hauptcharakter, der eben in seine Super-Punch-Tirade dort ausufern konnte und das war auch alles gut und geil animiert. Ja, auch sehr gute, sehr große Endgegner. Ich fand es vom Umfang her ein bisschen enttäuschend und vom Rätselgehalt, also da war ich dann doch ein bisschen ernüchtert, dass ich auch so nach 5-6 Stunden schon den Abspann gesehen habe. Und ich finde dort leider der schlechteste Soundtrack, den Yu Tsukushiro dann gemacht hat für das Spiel, weil echt, ich kann mir den nicht anhören, verglichen mit den anderen Sachen. Der ist irgendwie richtig daneben. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine persönliche Sache, aber ich fand, der war... Hätte ich jetzt gar nicht mehr so im Ohr. Ja, aber also, stimmt, dadurch, dass er einem nicht hängen geblieben ist, spricht schon dafür, ja, also dass es nicht sein bestes Werk war. Ich habe es vor einiger Zeit eben nochmal eingelegt und da ist mir aufgefallen, ey, wieso klingt der Soundtrack so schlecht? Also, aber das kann auch wirklich eine persönliche Präferenz sein, was das angeht. Über die eine ganz, schon ganz gutes Ding. War schon ganz gut. Gibt es für den Saturn übrigens auch einen Nachfolger. Story of Thor 2 ist um einiges besser. ne? Aber auch mittlerweile sehr, sehr selten. Also je nachdem, ob man da drankommen kann oder nicht. Selten und schwer. Der erste Teil auf der Mega Drive Collection auch mit drauf und ist, glaube ich, auch unter Virtual Console dann verfügbar. Über die eigentlich größte Rollenspielserie müssen wir jetzt hier nicht im Detail sprechen, weil da haben wir einen ganz Podcast drüber gemacht, über die Fantasy-Star-Spiele. Ist ja auch verlinkt. Ist ja auch verlinkt hier dazu, also anstatt, dass wir hier... Da bin ich ja absoluter Experte für. Da bist du ja absoluter Experte. Ja, also ich finde es immer noch sehr scheiße, dass wir das Spiel madig gemacht haben, damals in der Sendung hier. In Folge 15, wo es hier verlinkt ist, wo der liebe Wolf den Beitrag gemacht hat für die Sega Mega Drive Collection für die PS2. Ja. Hat er etwa gelästert über Fantasy Star? Ja, er hat gesagt so... Aber ich war nicht der Einzige, das muss man mal sagen. Ne? Also damals O-Töne gemacht über das Spiel, über was war damals so toll auf Mega Drive, ja. Und mich haben sie natürlich dort nicht reingelassen, dass ich da noch ein bisschen was erzähle. Und da kam der Tino zurück, Fantasy Star fand ich scheiße, Fantasy Star 4 und diese ekelhafte Grafik. Und das kann man sich nicht mehr antun, nicht mehr angucken. Die ekelhafte Grafik und alles. Also es wurde total niedergemacht. Ja? Also, stimmt nicht, Leute. Oh, best Game ever. Man muss ja mal kurz sagen, dass Fantasy Star im Prinzip nichts anderes ist als das Saber Rider Rollenspiel. Das heißt, wer Fantasy Star nicht gut findet, findet auch Saber Rider nicht gut. Und wer Saber Rider nicht gut findet, der tritt wahrscheinlich auch kleine Welpen. Ja. Trittst du kleine Welpen, Wolf? Ja, aber ich finde Saber Rider trotzdem gut. Kurzer Einschub. Wer würdest du gerne sein von den drei Saber Riders? Oh Gott. Der, wie heißt der Blaue? Der Colt. Ja, natürlich. Ja, du? Ja, klar. Hm? Wollte immer Fireball sein. Der hatte ein cooles Auto, mit dem er fahren konnte. Das war ja auch eigentlich der Haupt... Egal, das ist für den Saber Rider Podcast. Ey, was guckt ihr euch so an? Dieses unangenehme Schweigen jetzt hier. Die Begründung war einfach, der hatte ein cooles Auto. Der hatte ein cooles Auto. Hat er auch. Ja. War auch der Hauptcharakter. Ist okay, so David Hasselhoff. Mhm. Was hast du denn? Ich habe auch mein David Hasselhoff Fernbuch noch irgendwo noch. Das ist sehr gut. David, die Frage ist, wen fandet ihr von den Turtles am David coolsten? Hasselhoff sollte ja eigentlich der zweite spielbare Charakter in Onimusha 3 werden, statt Jean Reno, ne? Ist das dein Ernst? Ja, fällt mir gerade so ein. Das ist nämlich genau, was du gesagt hast, dass Sonic so ein bisschen an Bill Clinton erinnern sollte, weil irgendwie die Japaner ihn cool fanden. Als sie Onimusha 3 gemacht haben, die Capcom-Jungs, haben die sich auch überlegt, wer kommt im Westen so richtig gut an. Die hatten ja den japanischen Schauspieler, dessen Name mir gerade entfallen ist. Takeshi Kaneshiro. Genau, Takeshi Kaneshiro, aber die brauchen halt noch einen für den westlichen Markt. Und da hat David Hasselhoff vorgeschlagen. Alter. Und dann haben sie halt doch Jean Reno genommen. Das wäre doch wohl das ich most habe eine Frage awesome gestellt, Game die ever. Die ist etwas untergegangen. Welcher von den Turtles war der coolste? Raphael. Leonardo? Wer war der mit der roten Augen? Raphael. Raphael. Der mit den Seidolchen? Ja, der war der coolste mit den Seidolchen. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Also, egal, dann kommen wir doch einfach weiter zum nächsten Thema. Guns for Show, Knives for a Pro. Ich möchte gerne noch zwei Strategiespiele noch mal reinhauen, die natürlich eher strategieriger waren. Du hast also strategieriger? Strategieriger. Ich bin strategierig. Nein, aber wir hatten ja jetzt eher über so Hybride dann gequatscht, die dann mehr mit Rollenspiel zu tun haben. Hier natürlich, eins hast du erwähnt, der Langrisser, Warsong. Oh, das war geil. Das habe ich geliebt. Ich finde ohnehin Langrisser, allein das Wort finde ich total geil. Das ist ein richtig cooler Titel, Langrisser. Das klingt hart, es wird irgendwas aufgerissen. Ja, es war das Typische, dass die Japaner ganz gerne so ein Fable haben für deutsche Spieletitel, die einfach dort exotisch klingen. Also es gibt ja auch. Es gibt auch was: Wolkenkratzer, Stahlfeder und Ehrgeiz, Brechreiz, auch gern genannt. Ja. Und da war der Langrisser eben auch Einhänder. Einhänder ist aber super. Ich habe ja keine Wertung, ich habe nur den Namen gesagt. Ja. Da war der Langrisser eben auch eins der frühen großen Strategiespiele, was auch als einzige Version von der ziemlich umfangreichen Serie im Westen rausgekommen ist, als War Song, das Kriegslied. Obwohl Kriegslied wäre auch ein geiler Name gewesen. Kriegslied, also Kriegslied das ist auch schon wieder echt geil, Kriegslied. Direkt Bookmarken. Direkt, sichern. Da machen wir ein schönes Spiel dann dementsprechend draus. Ist damals dafür rausgekommen, gab es fürs Mega Drive eben mit ganz vielen Einheiten und ein cooles Strategiespiel einfach mit japanischem Touch. Design von, ich glaube, Satoshi Urushihara. wenn ich mich nicht irre, der dann Googles. Wenn man den gesehen, aufpassen beim Googlen, weil der hat nachher, glaube ich, viele Pornos gedreht? Zum Beispiel. Wirklich? Ja. Ach Quatsch. Also der hat er japanische Pornos gedreht? Sein Art-Design sozusagen, der hat nicht nur... Wie war der Name nochmal? Satoshi Urushihara. Habt ihr mitgeschrieben, ne? Alles klar, jetzt fangen doch alle an zu googeln. Das verlinke ich übrigens nicht. Nein, aber er hat dementsprechend Art-Designs nicht nur gemacht für Rollenspiele, später auch für Growlancer und unterschiedliche Strategieserien, sondern auch für, sagen wir mal, Anime-Filme und sowas, die eher in die nacktere Richtung gegangen sind. Die bei dir im Regal da liegen, zu Hause. Nee, nicht jedes Mal Hentai. Wo ich mir immer einen neuen ausleihe, wenn ich bei dir bin. Um bei einem Spezialbegriff zu benutzen. Aber das findet sich zum Glück nicht in Warzone. Eine andere Sache. Was war das andere Pornospiel? Das andere Strategiespiel. Ach Herzog 2, so. Muss ich hier nochmal kurz mit reinschmeißen. Das eigentlich eines der ersten Echtzeitstrategiespiele. Haben wir damals im Strategie-Podcast auch ein bisschen ausführlicher drüber gequatscht. Hat nicht viel damit zu tun, wie Echtzeitstrategie heutzutage verstanden wird, weil da war Dune eher der Vorreiter, Dune 2 besser gesagt. Aber Herzog 2 war so eine Art Echtzeitstrategie-Spiel eben, was du schon ein, zwei Jährchen vor Dune 2 auf der Konsole spielen konntest. Ein bisschen anders gelegt, anders gestaltet, aber gilt so als der Ur-Ur-Pionier des Genres. Und auch wieder ein Kick-Ass-Titel. Herzog 2. Ich glaube, es gibt ja auch nicht mal einen Herzog 1. Ja, ja, noch cooler. Direkt mit dem zweiten Teil loslegen. Das ist einfach Herzog 2. Und dann die Prequels bringen die alles davor. Herzog minus 2. Bei Star Wars auch schon so großartig. Ja, Star Wars Episode der 1. Der Nachfolger hieß ja Herzinfarkt. Herzinfarkt? Nee, Herzinfarkt. Achso. Ich habe jetzt echt entfuckt. Habe ich auch verstanden. Herz entfuckt. Noch nicht schlecht. Finish him. Hört sich an wie ein Spediteur irgendwie. Sind wir jetzt durch? Weil dann würde ich nämlich mal zu meinen Insider-Tipps kommen. Oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte nur kurz zwei Namen reinschmeißen. Schmeiß mal. Es gibt, dieses Jahr kommt noch ein Rollenspiel fürs Mega Drive raus, was Quatsch. Du kaufen kannst. Ja, es gab vor drei Jährchen ungefähr eins, das ein Spiel, das hieß Beggar Prince, der Bettler Prince sozusagen. Das war ein altes chinesisches Rollenspiel, was in China als neues Mega Drive Modul aufgelegt wurde, das man kaufen und bestellen kann und region free ist und man überall spielen kann. Und jetzt haben sie noch ein paar Leute zusammengetan und basteln noch ein weiteres 2D-Rollenspiel, das heißt der Pier Solar, konnte man irgendwie bestellen, dass es letztes Jahr rauskommt, auch. Ich weiß nicht, ob da ein anderes Spiel zugrunde lag, aber sieht auch wie so ein typisches 2D-Mega-Drive-Rollenspiel raus und kommt echt als Modulvision, die man sich kaufen kann, hier nochmal raus. Sensationell. Auch hier? Auch, du kannst es hierzulande dann kaufen, du kannst es natürlich bestellen. Ich glaube, es wird teilweise von deutschen Leuten mitprogrammiert und mitgecodet. Aber du wirst es richtig als Mega-Drive-Cartridge dann haben. Wenn du dort Geld spendest an die Entwickler, wirst du sogar namentlich irgendwie im Abspann erwähnt, dass du dann dort auf der Cartridge mit draufgebrannt bist. Im Abspann erwähnt, wenn ich im Spiel erwähnt werden. Hast du schon Wolf getroffen? Da hinten an der Kreuzung steht er und winkt. Lass uns mal zu den persönlichen Tipps hier gehen und zum Ende hin quatschen wir noch mal ein bisschen kurz über die Hardware, die noch dazu gekommen ist für das Mega-CD und das 32X. Genau. Aber was sind deine persönlichen Highlights, die wir nicht behandelt haben? Wir haben noch zwei Spiele nicht erwähnt. Eins davon kennt ihr natürlich auch, das ist bekannt als Dr. Robotnik's Mean Bean Machine oder auch Puyo Puyo. Puyo Puyo. Ist mein absolutes Lieblings-Knobel-Battle-Spiel. Ich bin meiner Meinung nach der weltbeste Puyo Puyo Spieler. Nee, das bin ich. Und ich glaube, ihr redet beide Bullshit. Und vor allem, aber Puyo Puyo ist doch was anderes als Mean Bean Machine. Nein. Nee, Puyo Puyo ist die japanische Variante von Mean Bean Machine. Genau. Aber also, ist hier Puyo Pop Fever? Das ist so der. Zum Beispiel, das ist ja relativ aktuell. Ja, Puyo Pop Fever kam ja für PS2, Xbox, GameCube, raus. Und das war ja die Fortsetzung sehr. Also in Japan ist Puyo Puyo eben. Du hast diese komischen Bohnen genau. oder diese kleinen Blobs mit Augen, die dort runterfallen, so Tetris-mäßig dort verschieben muss. Es gab eine andere Story drumherum, dass dort irgendwie so ein kleines Mädchen durch den Wald läuft und andere Charaktere trifft. Die wurden für die europäische Version, wo sie dieses Puzzlespiel rausbringen wollten und die gesagt haben, die Story, die sie verbaut haben, das ist uns ein bisschen sehr, sehr japanisch, das wird hier nicht ankommen. Aber Sonic zieht. Also wurden also wurde einfach Dr. Robotnik als Hauptbösewicht dort darüber getan. Und das ist ja auch, also ich meine, wir reden hier von einem Tetris-Klon, insofern brauchen wir nicht auf die Story eingehen. Ja. Fakt ist aber, dass das Spiel im One-on-One meiner Meinung nach einfach, super. Das ist immer noch super geil. Also, ich liebe das, diese extra, bis auf die Spitze zu treiben, immer die Sachen zu connecten und dann den entscheidenden Finisher zu machen und dann baut sich von alles von alleine ab und löst eine riesen Kettenreaktion aus und vernichtet den Gegner. Also das habe ich einfach geliebt und aber auch knallhart im Singlespielermodus. Ne? Später wurde es richtig schwer. Aber wie gesagt, ich bin da sehr gut, also ich habe da keine Schwierigkeiten gehabt. Und war der letzte Gegner? Das müssen wir mal austesten, richtig? Weil ich habe das damals auch sehr, sehr exzessiv gespielt. Jederzeit. Aber was tatsächlich ein Spiel ist, was ich sehr geliebt habe und was, ich weiß nicht warum, irgendwie unbekannt ist oder nicht so richtig recognized wird, ist Shadowrun. Das so immer ein bisschen im Schatten des Super Nintendo Shadowruns gestanden hat. Das jeder kennt, aber Shadowrun auf Mega Drive ist ein arschgeiles Rollenspiel, was ultra komplex ist. Allein wenn man mal da die Charakterwerte sich anguckt, die man da alle hat und was man da machen kann mit Sidequests und Waffenupgrades und in die virtuelle Welt und alles. Ich wollte es neulich auch mal ausgraben und hab's auch schon ein bisschen angezockt und es wird demnächst vielleicht mal bei Ausgegraben online stattfinden. Da bin ich sehr gespannt, weil für mich ist es eine der größten Enttäuschungen, die ich hier gekauft habe. Dann hast du es nicht genug gezockt. Ich habe es erst viele Jahre später dann gekauft, nachträglich, weil ich bin ein Riesenfan vom Super Nintendo Shadowrun und hab's auch mehrfach durchgespielt. Ja, ich finde Super Nintendo Shadowrun auch super, aber das Mega Drive Shadowrun bietet in der Tat eine ganze Menge Tiefgang und es ist sehr schwer zugänglich und es hat ein paar richtig unfaire Stellen. Wenn du abgeknallt wirst, kommst du irgendwie in die Klinik und dann wartet vor der Klinik in der Regel der Typ, der dich abgeschossen hat. Das heißt, es kann wirklich wie in einer Endlosschleife. Du kommst aus der Klinik, der Typ ist direkt wieder da, knallt dich wieder ab. Und das gibt so Sachen, oder du kannst den Leuten auch nicht richtig entkommen, weil die in der gleichen Geschwindigkeit laufen wie du. Und das heißt, wenn der 2 Pixel hinter dir ist und du rennst, ist der immer 2 Pixel hinter dir. Egal, wo du langläufst, der ist immer 2 Pixel hinter dir. Du gehst um die Ecke, er ist hinter dir. Das Gummibandphänomen. Und du musst dann halt immer irgendwie in eine Kneipe laufen. Also es ist natürlich nicht perfekt, aber ich habe damit sehr viel Spaß gehabt. Und ist für mich so ein Geheimtipp, wer Bock auf dieses Shadowrun-Universum hat. Ich finde, das ist dort eigentlich noch besser getroffen, auch weil das halt viel mehr Text ist, weil du gehst in eine Bar und hast dann irgendwelche suspekten Gestalten irgendwie, die mit denen labern kannst und Aufträge kriegst und hast Multiple-Choice-Antworten und so und hat eine geile Atmosphäre, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen verklärt, heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so, aber damals habe ich es geliebt. Ich habe den Zugang absolut dazu nicht gefunden, aber ich habe es auch wirklich erst 2004 oder 2005 gespielt und da war es, also ich bin damit nicht warm geworden. Es ist relativ selten, wenn man es sich jetzt mittlerweile kaufen will. Ich habe damals schon, glaube ich, 70, 80 Mark oder sowas für ausgegeben, für eine vernünftige Version, also wer sich umgucken will, ist sehr schon so ein Sammlerstück. Ne? Ja. Wolf? Meine Insider-Tipps, ne? Hast du noch was? Bizarrerweise haben wir echt fast alle genannt, die ich immer so geil fand. Also wir haben ja über Splatter auch schon gesprochen und so. Ich gucke jetzt aber gerade über die Liste und ich sehe, also in der Tat, ich würde nochmal Strider nennen als Geheimtipp. Ist ein absolut unglaublich geiles und hervorragend designtes Actionspiel mit sehr abgefahrenen Bossen. Also ich erinnere mich, der erste Boss, da kamst du irgendwie in so eine Art Parlament und die Politiker, die auf den Rängen saßen, haben sich dann zu so einem riesigen, was war es, 1000-Füßler oder so zusammengeschlossen, der dich dann mit Hammer und Sichel, was nämlich in Russland, verfolgt hat. Die Idee war schon echt sehr geil. Also Strider kann ich echt nur empfehlen, würde ich mir eigentlich auch mal gern einen neuen, richtig geilen Teil wünschen. So Strider 2010 fände ich sehr mal wieder. Hast du mal Strider 2 gespielt? Gibt's ja Scheiße, fand ich total Schrott. Gibt's ja beide zusammen, glaube ich, für die PlayStation 1 in der Edition. Nee, also Strider 2 hat mir irgendwie nicht mehr gefallen. Aber Strider 1 kann ich nach wie vor aller heißestens empfehlen. Und, wo ich es gerade sehe, Devil Crash. Der supergeile Horror-Heavy-Metal-Flipper fürs Mega Drive. Wie cool ist das denn? Crush hieß der doch. Alien Crush oder Dragon's Revenge oder Dragon's Fury in den Euro-Versionen. Oder andersrum. Auf jeden Fall, das ist halt ein Flipper, mit Heavy-Metal-Musik und generell mit so einem düsteren Horror-Fantasy-Thema mit verschiedenen Bonusrunden. Also da muss man mal so drei Vasen mit dem Ball anschießen. Aus den Vasen kommen dann Fledermäuse, die muss man auch nochmal abschießen. Und so ein Frauengesicht in der Mitte, das verändert sich, je öfter man es trifft. Am Ende ist es so ein schreiner Drachenkopf. Also echt psychedelischer, abgefahrener, aber sehr cooler Scheiß. Also mir hat das großen Spaß gemacht. Und ich finde ohnehin, es gibt zu wenig geile Flipperspiele. Leider eben ein Genre, was mit der, ja, so mit dem technischen Fortschritt eben, wo man sich denken könnte eigentlich, ey, jetzt könnte man einen richtig geilen Flipper hinbekommen mit richtig guter, moderner Grafik und auch mit Scrolling also, und so weiter. Ist jetzt wirklich nicht weltbewegend, aber von vorne bis hinten habe ich mit Devil Crush immer sehr viel Spaß gehabt. Es gibt für WiiWare, glaube ich, ein komplett neues Devil Crush, was aufgelegt wurde. Natürlich mit ein bisschen 3D-Grafik und so weiter, aber ich glaube, es hat durchweg gute Wertungen bekommen. Also ist es vielleicht was für die Fans des Genres. Ich glaube, ich werde da auch nochmal reingucken. Aber sonst, ey, wirklich, wir haben schon über so viele Spiele gesprochen. Ja. Eigentlich, die Auswahl ist fast endlos. Also wenn man so ein bisschen durch den Spielekatalog des Mega Drive surft, da findet also auch heute echt jeder noch was. Und wir haben auch schon die meisten großen Sachen besprochen. Von daher, ich kann jetzt gar nicht noch irgendwelche Geheimtipps nennen, denn da könnten wir jetzt nochmal 2 Stunden reden. Ich wollte am Ende nochmal kurz reinschmeißen, das sind natürlich über die ganzen Highlights auf dem Mega Drive selber haben wir dementsprechend gequatscht. Die Konsole selber hatte ja auch dadurch, dass sie ganz echt viele gute, geile Spiele hatte, die besten Aussichten eigentlich wirklich Sega mit zum Marktführer zu machen. Hat teilweise in den USA ja auch geklappt, aber Sega wäre nicht Sega gewesen, wenn sie es dann nicht wirklich verbaut hätten irgendwann mal versucht haben, das Mega Drive, anstatt dass sie sich darauf konzentrieren, weiterhin gute Spiele zu machen und dann vielleicht eine nächste Konsole zu bauen, mit lauter Add-ons den Lebenszyklus zu verändern, zu verbessern. Das Problem an der Sache war, dass das Super Nintendo einfach technisch weiter war als das Mega Drive und als Donkey Kong Country rauskam, ist denen einfach der Kackstift bei Sega gegangen und sie haben gemerkt, wir brauchen mehr Power, hatten aber noch keinen Saturn und dann kam das 32X raus und gut, davor kam es noch das Mega CD und beide Geräte wurden natürlich sträflichst vernachlässigt und ich hatte beide und bei Mega CD kann ich es noch einigermaßen hinnehmen, weil da gab es geile Spiele wie die Luna-Reihe oder Way, hast du auch auf der Liste stehen, also ein paar gute Rollenspiele. Und natürlich Snatcher hatte ich leider nicht, Snatcher 1, der Thunder, habe ich auch dementsprechend verlinkt, ausgegraben in der Sendung. Ja. Thunderhawk. Snatcher, super geiles Text-Adventure und oder Text-Rollenspiel, wie auch immer. Da gab es wenigstens noch ein paar Spiele fürs Mega-CD. Thunderhawk fand ich irgendwie auch ganz cool. Aber das 32X, das nehme ich den heute noch übel. Also da bin ich immer noch menschlich enttäuscht, dass ich mir das gekauft habe. Mein einziges Spiel, das ich hatte, war Virtua Racer. Oh, das ist aber auch das Geilste dafür. Ja, exakt, ja, das ist das Beste und das Einzige, was wirklich irgendwie Sinn macht. Und ich hatte damals wirklich gedacht, ich habe wirklich allen erzählt, ey, 32, überleg mal, Mega Drive so geil und jetzt doppelt so gute Grafik und die ganzen Spiele in krassere und habe mir das richtig ausgemalt, wie geil das wird. Und es war der größte Flop, den es je gab. Das ist wirklich, es ist auch so frech, dass die das rausgebracht haben, wo sie schon wussten, dass Saturn auch noch kommt. Also es ist, Es wurde quasi schon, ja, der Saturn war so gut wie aus dem aus dem Kaufhaus geschoben, ne, dass die quasi das Ding losstarten wollen, aber nein, wir wollen das nochmal ein bisschen melken. Und ich glaube, ich habe auch ein 32X gehabt, ich habe es dann mir später, glaube ich, für 100 Mark gekauft, also so ein bisschen nicht für den Vollpreis, der, glaube ich, 300 oder 400 gewesen ist. Das Mega-CD hat 600 Mark, glaube ich, am Anfang sogar gekostet. Ich hatte irgendwann, also ich spreche immer noch heute mit glänzenden Augen davon, mein großes Sega-Schnäppchen, was ich dort mal gefunden habe, irgendwann später 90er bei Karstadt vorbeigegangen und dort haben sie die Videospielabteilung gerade aufgelöst und haben alle Sega-Hardware, die sie dort hatten, rausgehauen. Das heißt, Mega Drives für 10 Mark, Mega CDs und 32X für 10 bis 20 Mark und Saturn Paradies für 30 Mark. Ach, geil, ey. Ja? Also ich habe von jeder Hardware mindestens so und so viele mitgenommen und die dann an Kollegen, Freunde und so weiter verkauft. Ja. Kriege ich heute noch glänzende Augen dafür, selbst wenn es so eine Schrott-Hardware gewesen ist, wie das 32X oder das Mega CD. Aber für den Preis lohnen sich die Dinge, aber leider, wenn man mehr Geld dafür ausgegeben hat, war es ziemlich in Größe. Wie du schon gesagt hast, ja, das ist halt so eine Skurrilität, ne? Irgendwie, das hat man wie mal gekauft und auf so eine gewisse Art freut man sich auch noch, dass man es hat, einfach weil es so scheiße war und so ein Mega-Flop. Ja, es sollte ja die Fähigkeiten erweitern. Das CD-Laufwerk hat ja wenigstens nochmal was dazu gebracht, dass du richtige CD-Musik dann hattest und na gut, Cutscenes. Zum Beispiel die Cutscenes, die dann draufgegangen sind, gehen natürlich auf keine Kuhhaut, weil die Auflösung des Mega-Drives damit nicht vernünftig umgehen konnte. Sua-Shark. Großes Fenster. Sua-Shark oder sowas wie Farben, beigelegt bei jedem Mega-CD Road Avenger, was Dragon's Lair mit Autofahren war. Also du siehst einen Film, der abläuft und darfst links und rechts drücken, einen schlecht gerenderten, aufgenommenen Film. Barclay, Shut Up and Jam. Night Trap, genau. Gott, wie hieß das Spiel? Voodoo Film Island? Mit den Zombies auf der Insel? War aber ein 32X-CD-Spiel, glaube ich. Ja, genau. Ja? Es war nicht nur eben, dass man das CD-Laufwerk und eben das 32X, was wirklich ein Aufsatz war, wo man andere Module drauf getan hat und man musste das Bildkabel hinten auch noch verbinden beim 32X, weil was das Gerät gemacht hat, war selber Grafik machen und die Grafik des Mega Drives verbinden zu einem neuen Bild, dass man zwei oder drei Prozessoren gleichzeitig hat. Und man musste den Videoausgang vom Mega Drive mit den 32X verbinden, dass dort das Signal reingeht und dann das 32X mit dem Fernseher. Vor allem braucht das nicht auch eine eigene Stromquelle? Also dafür braucht es nochmal eine Steckdose. Ja, plus eben das Mega CD, was auch nochmal eine eigene Stromquelle braucht. Und dann hast du so den Turm vom Babel quasi aufgebaut, je nachdem, welche Version du hattest. Das war Bullshit. Es gibt eine Handvoll echt geile Mega CD-Spiele, eben Snatcher, einzigartiges, ganz, ganz großes Text-Grafik-Adventure, was ich auch dementsprechend nochmal ausgegeben. Die Luna-Teile haben dort ihren Anfang gefunden. Shining Force CD hast du kurz erwähnt. Es gab ein nettes Monkey Island dafür. Ach, stimmt. Und eine Handvoll netter, okayer Titel. Das und Sonic CD halt auch noch. Und Sonic CD. Wonder Dog, Thunderhawk. Ich wollte immer ein Multimega haben, fällt mir da gerade ein. Das war die Mega Drive-Version, wo das Mega CD in einem ganz, ganz kleinen Packung, also ganz, ganz kleinen Gehäuse drin war, hat aber auch 1000 Mark gekostet. Damals, sah aber auch viel cooler aus als das eigentliche Mega-CD, was man irgendwie so da drunter geklemmt hat. Das erste Mega-CD fand ich eigentlich ganz geil. Das erste war ganz cool. Ich habe das Mega Drive war mit der zweiten Hardware-Revision leider auch nicht mehr so hübsch wie das erste. Ja. Also das erste Mega Drive war eben noch dieser, sah aus wie aus so einer Zukunftsmotoren-Autohaube rausgeschnitten, das alte Mega Drive-Gehäuse. Ja, mit eben also so dick 16-Bit-Power auf der japanischen Version nochmal drauf gedruckt. Ne? Hier, glaube ich, stand Sega Mega Drive auf der Haube dann sozusagen drauf. Du konntest Kopfhörer einstecken für den Stereo-Sound, das gab es auch eigentlich noch nicht. Das Ding hatte einen RGB-Ausgang, das heißt, wenn du ein RGB-Kabel hattest du ein super knackscharfes Bild. Ne? Das ist alles. Wurde teilweise wegrationalisiert beim Mega Drive 2. Das hatte zwar auch noch ein RGB-Bild, aber keinen Kopfhörerausgang mehr. Also jeder, der keine vernünftigen Ausgänge am Fernseher hatte, hatte keinen Stereo-Sound da drauf. Alles war klappriger, alles war wackeliger. Hat sich eigentlich nicht mehr wirklich gut angefühlt, wenn man die Version zu Hause hatte, verglichen mit diesem ersten Schmuckstück. Ja, auf jeden Fall in der Rückschau muss man sagen, katastrophaler Fehlschlag, also vielleicht für die technische Entwicklung dieser ganzen CD-Technologie nicht ganz unwichtig, aber für die Firma selbst, das war so ziemlich, ich glaube, der Anfang wirklich vom endgültigen Ende. Wirklich der Anfang vom Ende, zumal auch dadurch die Kunden waren verunsichert, mit Füßen getreten wurde, weil viele Leute, und sie haben es ja dann mit dem Saturn auf die Spitze getrieben, als dann die Leute den Saturn gekauft haben. Und zwei Jahre später, es hieß, fuck you, wir machen eine neue Konsole, wir wollen doch keinen Saturn. Ja. Und da hat Sega sich wirklich viel Credit verspielt Ultra bei 4. der Hardcore-Fangemeinde. Also weil selbst die Hardcore-Sega-Fans irgendwann gesagt haben, also Leute, ganz ehrlich, ihr könnt jetzt nicht den Saturn auch noch aufgeben, aber tja. Ja, manchmal hat Sega einfach so ein bisschen an Selbstbewusstsein gefehlt, sich mal für eine Richtung zu entscheiden und die auch konsequent zu gehen. Wie Nintendo, die machen das ja mustergültig vor. Die machen halt echt ihr Ding und lassen sich da nicht reinbringen. Also es gibt Erfolg damit. Und das hätte Sega vielleicht auch öfter mal die Selbstbewusstsein zeigen. Ja. Also nach dem Mega Drive zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf den Saturn und lassen diese ganzen Zwischenschritte, die will eh keiner haben. Es gibt mal lieber speziell zum Thema, mal sehen, ob ich den Link dementsprechend dazu auch finde, einen ganz, ganz großen Artikel, warum Sega wirklich niedergegangen ist. Und nachzulesen in der kurzen Geschichte der Videospielgeschichte. In der gut bereinigten und auf deutsch übersetzten Version von Edich hier auch dementsprechend verlinkt. Aber es, wo man sehen konnte, du meintest vorhin, Wolf, mit den Strukturen, wo sie dort die Entwicklerteams haben, die gegeneinander rivalisiert Japan sind. Japan gegen USA. Japan gegen USA, wo die Entscheidungsträger in Japan einfach so, man kann schon sagen, eingebildet, ne, in der Form waren, ey, nur wir Japaner können es gleich, da wurden teilweise für den Saturn und für den Dreamcast unterschiedliche Hardware entwickelt und dann über Bord geworfen, weil die Japaner sich irgendwas anderes überlegt haben, dass irgendwie so alle Faktoren mit Missmanagement von Japan aus, mit nicht erkennen, wo gerade der Markt ist, mit so Kurzschlussreaktionen wie dem 32X, wie dem Mega-CD, weil man nicht weiß, wie man auf den nächsten Kracher, den Nintendo serviert hat, reagieren kann, haben sie das Potenzial, was das Mega Drive aufgebaut war. Und wenn ich mich dran zurückerinnere, 94, 95, selbst wenn du nur ein Mega Drive gehabt hast und keine andere Konsole, warst du mehr als ausgelastet eigentlich. Ja. Hast du so viele geile Sachen dann dort gehabt und von dort aus ist es trotz des kleinen Aufbäumens mit dem Dreamcast, die haben ja sich ein bisschen Credibility dort wieder auferlangt, aber es war zu spät. Die Höhen hat Sega leider nicht mehr erreicht, die sie mit dem Mega Drive dann geschafft haben. Na, also ist, wie gesagt, nicht umsonst ja dann die immer noch meistverkaufte Konsole von Sega selbst mit, ich muss mal gucken, was der genaue Wert ist, 30, 40 Millionen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber dagegen hat jede andere Sega-Konsole abgestunken und letzten Endes konnten sie den Erfolg und auch den Kredit nicht mehr bei den Fans zurückerlangen und bei den Käufern. Yeah. Interessanterweise übrigens, Sega war immer erfolgreicher außerhalb Japans. In Japan hatte immer Nintendo die Hosen an oder selbst NEC mit der PC Engine einigermaßen erfolgreich und Sony mit der PlayStation sowieso. Und Sega war immer erfolgreich mit Mega Drive wegen den Sportspielen und so und auch Dreamcast, ja, der Start in Japan total verkackt, aber in den USA eigentlich USA ziemlich gut. Tolles Launch-Line-Up. Ja, und damals auch in Europa, das Master System war beliebt bei den Deutschen, auch in Brasilien und so. Also es ist krass, dass ausgerechnet da, wo die Japaner zu Hause sind und von Sega auf Japan ging ja auch immer alles aus. Da haben sie eigentlich noch am meisten versagt. Ist eigentlich interessant. Aber wie gesagt, lest es nach. Lest es nach im Artikel. Hört euch diesen Podcast nochmal an, weil der so gut war. Absolut. Aber das Gute daran ist immerhin, dass die Mega Drive-Sachen, die wären, hätten wir jetzt noch ein paar Jahre früher, wäre eigentlich das alles ja. Wir reden über die alten Klassiker, aber viele haben nicht mehr die Möglichkeit, sie nachzuspielen. Wir haben es ja immer wieder erwähnt. Du hast zum Glück heutzutage diverse Collections, wie die Mega Drive Collection auf PS3, Xbox, wie die alte auf der PS2, wie Downloadable Services, wie Virtual Console und so weiter, dass du diese alten Klassiker immer noch mit einfachen Mitteln dann dir zulegen und spielen kannst. Da gibt es im Internet ganz viele Möglichkeiten. Und weiteres drüber. Echt? Also ich habe da noch keine gefunden. Ich suche ja selbst händeringend. Und weiteres drüber. Aber also trotz dieser auch anderen Möglichkeiten, die es dort gibt, wenn es diese offizielle Möglichkeit nicht dort wäre, das bleibt ja dann sozusagen unterhalb der Fans. Ja? Weil wer lädt sich ein altes Mega Drive Spiel runter und holt sich dann einen Emulator oder sonst was dann dafür, wenn er damals das Ding nicht schon gespielt hat und Bock drauf hätte. So gibt es immerhin die Möglichkeit, dass auch neue Leute, die das erste Mal damit in Kontakt kommen, sich diese Collection kaufen, die Teile ansehen oder sich beim Virtual Console irgendwas runterladen dann dafür, dass dann auch eine neue Schicht mit den echt coolen Mega Drive Sachen in Kontakt kommt, die eigentlich nicht so garantiert werde durch die ganze Emulationsgeschichte, die da schon existiert. Und das finde ich am besten eigentlich dran, dass das Zeug nicht verloren geht, dass es noch im Öffentlichen, wenn wir sterben, lebt es noch weiter. Da hast du recht, aber ich finde, das Angebot müsste auch noch größer sein. Also ich wünsche mir eigentlich noch mehr Download-Spiele, also wirklich regelmäßig für alle Plattformen. Genau, den ganzen Modulkatalog einfach mal abarbeiten und auch regelmäßig neue, gute Compilations, also jetzt irgendwie nicht die dritte Garde von irgendwelchen 40 Jahre alten Atari-Spielen, sondern echt sowas wie die Mega Drive Collection und das, weiß ich so, alle 6 Monate mal, so irgendwie den Katalog langsam abarbeiten. Ja. Da wäre ich schwer dafür. Und da würde ich, glaube ich, viele alte Perlen auch nochmal ganz neu entdecken. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal an Landstalker setzen würde, würde es, glaube ich, sehr anders erleben als beim ersten Mal. Ich fände das schon spannend. Ich finde, wir sollten diesen Podcast beenden mit einem Song von Genesis. Ein Song von Genesis. Welchen denn? Land of Confusion. Ach, I Can Dance wolltest du lieber haben? Keine Ahnung, egal. Ja. And Jesus, he knows me. And obwohl, he knows eigentlich... Ich will Michael sagen, Jackson, hätte ich gedacht. Ich wollte gerade sagen, wir schließen den Kreis. Eigentlich gehört jetzt ein Lied von Michael Jackson rein, denn alle wissen ja, dass Michael Jackson und Sega immer eine ganz enge Verbindung haben. Exakt. Mit dem Moonwalker-Spiel. Und er hat ja den viele Schuhen von Sonic. Und er selbst, Michael, hat ja auch viele Automaten bei sich zu Hause stehen von Sega. Ne? Und er hat also teilweise den Soundtrack von Sonic 3 komponiert. Das stimmt. Eben. Und den haben wir alle noch im Ohr. Den haben wir. Und den spielen wir jetzt ein. So, dann haben wir den jetzt eingespielt und ich würde sagen... Mir kam es nur wie Sekunden vor. Wie Sekunden. Ja. Nein, aber ja, ist eine gute Stelle, um das hier zu beenden. Und ich spiele auch noch, mal sehen, was ich für Musik einspiele. Irgendwas Tolles, irgendwas Geiles. Genesis in 8-Bit. Ja? Hervorragend. So, das war ein toller Podcast. Ja. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu spielen. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu spielen. Werter Herr Speer, Herr Gardé und... Meine Wenigkeit. Herr Gregor. Castorisiosius. Ja. Katsorios heißt er. Katsorios. Nein, ich heiße, wie jeder Grieche heiße ich Stephanos Papadopoulos. Papadopoulos. Ist doch klar. Und deine Usopp-Haus. Ja. So, und jetzt reicht's aber auch. Jetzt reicht's aber. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ich sage auch Tschüss.